Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Heute die Weltraumassis. Hallo. Das ist so altersdiskriminierend. Ja. Altersdiskriminierend? Warum? Niemand hat die Absicht, Weltraumaffen nicht zu gucken. Und wow, der Abel ist auch da. Ich wollte gerade sagen, er kommt später. Bereits. Hi. Hallo, Kinder. Hallo, Abel. Hallo. Schön, dass du da bist. Was haben wir denn als erstes? Siegeszug einer fragwürdigen Ideologie. Ist das was über Intersektionalität? Nee, das könnten viele Dinge sein, ja. Feminismus, ja. Aber in diesem Fall ist es etwas, was man auch im deutschen Fernsehen als etwas komisch identifiziert. Sekunde, ich blende das nochmal schnell ein. So, und zwar geht es nochmal um die Waldorfschulen. Das war ja dieses 100-Jahres-Jubiläum und da gab es ja schon diese kleine Kontroverse. Das hatten wir ja auch mal gezeigt von Zapp, diesen Beitrag, wo da eine Redakteurin, die da selber in diesem ganzen Waldorf-Kram ziemlich aktiv ist, einen schönen Beitrag machen konnte, der das Ganze halt nur positiv beleuchtet hat und irgendwie darstellen wollte, wie wunderbar und fortschrittlich das alles ist. Und jetzt gab es ja von Kontraste nochmal einen sehr kritischen Beitrag, den ich jetzt auch gar nicht komplett vorspielen will, weil wir da eigentlich nicht viel zu tun hätten, außer uns das anzuhören. Und das reicht ja dann ja nicht so ganz fürs Urheberrecht und so. Aber das Ende wollte ich dann doch nochmal zeigen, weil man da so ein bisschen halt sieht, was da so Leute erleben, die da in diesem Bereich als Lehrer mitmachen möchten. Und zum Schluss wird dann noch jemand von den Waldorf-Leuten da damit konfrontiert. Und das wollte ich jetzt noch mal kurz abspielen. Das Waldorf-Regiment bisweilen ist, hat auch Musiklehrer Andreas Salm erlebt. An mehreren Schulen eckte er an, weil er moderne Musik spielte, die angeblich nicht gut für die Seele der Kinder sei. Schockiert hat ihn eine Fortbildung. Er sagt, dort sollte er lernen, Eigenschaften der Schüler am Äußeren zu erkennen. Ganz platt gesprochen, eckiges Gesicht dumm, ovales Gesicht ein bisschen intelligenter, rundes Gesicht intelligent und so weiter. Und bei Steiner stehen dann auch noch so Sachen, die man heute ja gar nicht mehr, echt nicht mehr wirklich laut sagen sollte, von wegen, je dunkler die Haut, desto dumm und so weiter. Also das, ich habe diesen mit einer Kollegin zusammen diese Weiterbildung, ich glaube nach anderthalb Stunden, wutentbrannt verlassen. Bis heute werden Waldorf-Lehrer auf anthroposophische Meinung hat, ne? Phrenologie läuft. Ja. Und Rassenlehre läuft. Ja, genau. Das hat dieser... Ich dachte, der Louis Defenès wäre schon tot. Ja, das hat der Steiner aber auch schon länger vorgeworfen, ne? Also ja, was heißt vorgeworfen? Das hat er ja eindeutig vertreten. Ne? Also ja, die Frage ist halt eben nur, wie viel davon da halt noch drin ist. Und dazu. Dazu kommen die Leute, also das haben wir ja gerade von dem Herrn gehört auf jeden Fall, dass es da definitiv noch drin ist. Und jetzt gibt es hier noch ein bisschen was. Das Fernstudium Waldorfpädagogik in Jena etwa vermittelt im Grundstudium Steiner pur. Reinkarnation und Karma. Äther und Astralleib. Selbst Steiners Glaube an Engel, Elementarwesen und Dämonen wird gelehrt. Nee, damit konfrontieren wir den Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen. Ich persönlich bin nicht der Auffassung, dass irgendwelche Dinge, die Rudolf Steiner über irgendwelche Naturgeister gesagt haben mag, Teil einer Lehrerausbildung sein sollten. Sind sie aber. Wenn das so ist, halte ich das für falsch. Also die Fernuni Jena, Lektion 2, Einführung in die Anthroposophie, geistige Wesen, Engel, Elementarwesen, Dämonen. Dann nehme ich kommt mal an, gleich, kommt gleich vor Reinkarnation und Karma. Ohne Worte, ey. Naja, zu seiner Ehrenrettung muss man ja schon sagen, dass er jetzt sicher nochmal wiederholt hätte, also ich halte da nichts von oder sowas, weil er war ja offensichtlich nicht der Meinung, dass das da reingehört. Ja, das stimmt. Böse abgeschnitten irgendwie. Da hätte ich vielleicht nochmal was zu sagen lassen. Die Katholiken machen sowas auch, aber die betreiben ja auch nicht so Schulen und so, ne? Und die nein, die Katholiken betreiben ja keine Schulen. Nein. Würden die nie drauf kommen, ja. Ja, das wollte ich dazu nämlich auch noch sagen. So, das ist alles Humbug, aber wir brauchen unbedingt Religionsunterricht bis in die Berufsschulen noch rein in Deutschland, ja. Ja, okay, die machen Religionsunterricht, das ist ja noch ein bisschen was anderes, ne? Nee, ja, Steiner-Unterricht. Da, wo ich zur Schule gegangen bin. Theologie, ne? Theologie und ja, Pädagogik sind schon zwei grundsätzlich unterschiedliche Gebiete. Und ja, das hört sich natürlich auf den ersten Blick dämlich an. Vielleicht hat er das, was wir weggeschnitten haben, zur Ehrenverteidigung noch irgendwie sowas gesagt wie, ja, vielleicht werden ja diese Theorien kritisch betrachtet und kritisch vermittelt. Ne? Aber ich glaube selber nicht. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat diese Lehrerausbildung gemacht an der Waldorfschule, an der Waldorf-Pädagogik-Ausbildungsstätte. Und was meint die über Engel? Also, ja, weiß ich nicht genau. Darüber haben sie wenig gemacht. Aber die sind auf jeden Fall mal einmal, da kann ich mich gut dran erinnern, sind die losgegangen und haben bei Mitternacht auf dem Feld einen Rinderkopf eingegraben, damit die Ernte gut wird. Und da war es ja gut, wo du dran bist. Ne? Sehr gut. Ja. Das scheint ja eher so eine multitoxische Geschichte zu sein. Das hört sich für mich jetzt eher nach Druiden oder so an. Ja, das stimmt. Ja, ich war da ein bisschen schon knapp mit ihr auseinander, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt, aber ich fand das doch krass. Bist du da mitgegangen oder musstest du da alleine hin? Nee, die haben das mit der ganzen Klasse gemacht. Der ganzen Ausbildungsgruppe. Mit der ganzen Klasse. Mit der Ausbildungsgruppe? Oh Mann. Ja, damit sie das hinter den Kindern beibringen können, ist schon klar, ne? Oh Mann. Aber nochmal zu deiner Geschichte mit der katholischen Kirche. Also hier gibt es eine große, wo ich wohne, gibt es eine große Akademie der katholischen Kirche. Da, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es eine von Nonnen geleitete katholische Kirche. Und die Kinder, die von da kamen, hast du auch immer gleich erkannt an ihren Adretten, Klamotten. Und katholische Schule meinst du? Ja. Und also gibt es durchaus. Ja gut, an der Waldorfschule wird ja auch irgendwie was anderes gelehrt. Teilweise machen die auch Mathe oder so zwischendurch, habe ich gehört. Ja, das aber ist auch erst später. Das kam in diesem Ding auch vor, dass sie das irgendwie später machen, weil irgendwie der Typ gemeint hat, dass die Leute erst ab einem bestimmten Alter irgendwie dazu in der Lage sind, irgendwas zu begreifen oder so. Und dass die Schädelform richtig gewachsen ist. Nee, das meinte er nicht, sondern irgendwelche andere Kram mit diesem Astralleib und so Zeug, was sie da eben meinten. Also auch so einen spirituellen Krempel irgendwie. Da hatten sie dann noch so ein Kind, was irgendwelche Comics zeichnen wollte gerne. Und die haben aber gemeint so, nee, in deinem Alter musst du irgendwie Flächen malen oder so. Und dann haben sie das Kind irgendwie voll angepault. Und lauter so ein Kram. Also könnt ihr euch ja nochmal, kommt in die Quellen natürlich, aber ich wollte es jetzt nicht komplett vorspielen, dass wir hier nur irgendwie drauf gucken, weil das reicht ja nicht so richtig. Vom Zitat reicht, ja. Okay, und jetzt lernen wir hier die Vorstellung der Aktivistengruppe Extinction Rebellion von Phoenix. Ne, wie man das halt so kennt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals GMAG vorgestellt haben bei Phoenix. Extinction Rebellion ist eine neue internationale Bewegung, die wie Extinction Rebellion aus Großbritannien stammt, dort angefangen hat. Animal Rebellion teilt die Werte und die Prinzipien von Extinction Rebellion und steht in Solidarität mit Extinction Rebellion und teilt auch die Strategie des friedlichen zivilen Ungehorsams. Und teilt sich auch die ungewaschenen Massen, die irgendwie auf der Straße rumtreiben mit Extinction Rebellion. Ihr habt also noch einen Verein gegründet, in dem ihr alle Mitglied seid. Super. Aber ein Fokus auf ein... Mit ungewaschenen Massen, das trifft es ja wortwörtlich. Dirty Hippies. Bestimmtes Thema, nämlich auf Landwirtschaft und Ernährung und auf den Umgang mit den anderen fühlenden Lebewesen. Die Agrartierhaltung ist eine wesentliche Ursache der Klimakrise und bedeutet Leid und Gewalt für unzählige Tiere und Menschen. Wir fordern daher eine grundlegende Transformation von Landwirtschaft und Ernährung. Ja. Und einen Ausstieg aus der Agrartierhaltung für Klimagerechtigkeit und Tierrechte. Ein Ausstieg aus der Agrartierhaltung. Ja, läuft. Wenn es weiter nichts ist. Fordert ihr mal. Das ist so realistisch, ne? Das Ding ist halt mit der Extinction Rebellion, der Fridays for Future ist sozusagen das politisch korrekte Vorfront und Extinction Rebellion ist dann halt komplett grüner Hippie-Zeitgeist mit ziviler Ungehorsam und so. Ja, gut, dass du das mit dem zivilen Ungehorsam gesagt hast. Hippie-Zeitgeist würde ich nicht sagen, eher trotzkistischer Aktionismus. Ja, das auch. Also ich halt auf jeden Fall noch fehlt, ist ein klar identifizierbarer militanter Arm. Das braucht jede Bewegung. Ja. Wobei, das wird denn ja vorgeworfen, dass sie zu sehr mit der Polizei zusammenarbeiten. Also wenn sie eine Aktion machen, tun sie das auch immer dem Repressionsapparat mitteilen. Und das gefällt der Antifa nicht. Also. Tja, also wie ich schon mal gesagt habe, die Dame hat es ja jetzt auch nicht angesprochen, aber es sollte immer erwähnt werden, die Eine der beiden Gründungsmitgliederinnen hat sich die ganze Idee, was sie jetzt gleich auch noch vorgetragen wird, ausgedacht, während sie auf einem LSD-Trip war. Läuft. Steht auch so in dem Gründungsprotokoll von Extinction Rebellion in England drin. Ich erinnere an den Roger Hallam. Animal Rebellion führt eine erste Aktion schon am Montagvormittag am Landwirtschaftsministerium durch. Ich würde euch gerne etwas dazu sagen, wie wir rebellieren wollen. Und zwar wollen wir uns von diesem toxischen System, was uns in dieses Schlamassel gebracht hat, befreien, damit eine regenerative Kultur das Potenzial hat zu wachsen. Regeneration bedeutet für uns die Heilung von dem, was zerstört wurde. Und genau diese Alter Kultur... Alter Schwede, auf welchem Niveau sind wir denn hier wieder gelandet? Das ist ja auch Druidenkram. Ich werde den Eindruck, dass wenn ich in den Wald gehe, dass sie mir dann begegnen demnächst. Boah, dieses verschissene Pathos. Echt, wie alt ist die, die vergraben deinen Kopf für die... ja, oder so. Also, ich hab mir von This is not a drill, Extinction Rebellion Handbook von Extinction Rebellion. Das Buch habe ich gestern Abend gelesen. Und da reden die auch davon, dass man die gesamte Wirtschaftsart und Weise, wie man das Wirtschaftssystem überwinden soll, denn man muss einen regenerativen Weg finden und dass das sozusagen eine Kernidee sozusagen des Ökomarxismus, dass man eben ja halt umverteilen und regenerativ arbeiten soll und nicht mit Wettbewerb und mit Umwelt zerstören. Ja, es ist aber dieser totale Wir gegen die Aufbau, den die da durchziehen, ne? Also die grenzen sich so ab und es ist eher so ein Zeichen von Verschwörungstheoretikern, dass man da irgendwie so eine andere Welt behauptet oder so. Ja, was mir bei dem Gründungsprogramm aufgefallen ist, es ist sehr accelerationistisch. Ist das richtige Wort auf Deutsch? Mhm. Acceleration. Ja, auch. Ja, indem sie quasi, sie wollen den Kapitalismus dadurch überwinden, indem sie halt quasi im Endeffekt Märkte für Umweltgüter schaffen. So, das übersetze ich jetzt frei. Das ist ein sehr interessanter Term, eine sehr interessante Formulierung, weil die nicht nur bei dem Extinction Rebellion Gründungspapier drin steht, sondern steht halt auch in sehr vielen Policy Papers. So, ne, Märkte für Umweltgüter. CO2-Zertifikate, meinen die das vielleicht? Wer weiß. Okay. Während unseren Aktionen leben. Wir wollen die Utopie, die Welt, wie sie sein könnte, spürbar machen, erlebbar machen. Sogar mehr noch, sie partizipatorisch mit allen Menschen, die zu unseren Blockaden kommen, gemeinsam kreieren. Ich kenne ja so ein Bauwagendorf, Kultur, ne? Da musst du einfach mal 4 Wochen leben. Ich kenne ja so ein Bauwagendorf, da musst du mal 4 Wochen leben, dann weißt du, wie das ist. Da weißt du, wie du so wirst, oder was meinst du? Ja, und wie das dann ist, also klar, wenn man so wird, vielleicht auch. Sie genau wissen, gerne, wie sie aussehen wird. Aber das ist ein Prozess, den wir gesamtgesellschaftlich gehen müssen. Gemeinsam. Wir wollen fröhlich sein, wir wollen zusammen Spaß haben. Wir wollen. Wir müssen Spaß haben. Ja. Gemeinsam. Wir müssen den Weg gehen und wir müssen gemeinsam Spaß haben. Moderner Aktivismus geht mir sowas von auf den Sack, wenn ich an früher denke, ey. An die Stadtbahn West oder an die Aufrüstungsdemos in den 80ern. Ey. Dieses Geschwätz, das war damals nicht so schlimm, echt. Oder vielleicht ist es einfach nur nicht im Internet übertragen. Die beißt sich doch in der Realität die Zähne aus. Ich finde es so schön, wie sie gemeinsam betont. Da hört man so voll so, dass ihr das Wort so, ja, wir schaffen das gemeinsam. Das Ding ist, da steckt halt auch so viel Blank-Slate-Denken drin. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ja, das, als ob du die gesamte Gesellschaft auf Öko umstellen kannst. Also mindestens 50% werden sich immer dagegen wehren und auch nur die gesamte Linke damit einzunehmen wird schwer. Also, keine Ahnung. So, gemeinsam. Geht in den Wald. Glauben, dass wir genau die Stimmung produzieren müssen, nach denen uns allen weh ist wahrscheinlich hier. Deshalb. Stimmung produzieren ist auch nett. Nett formuliert. Lass mal eine Stimmung produzieren. Social Engineering oder so, hab ich mal gehört. Kommt vorbei. Ja, hallo. Ich spreche so ein bisschen für die Bau- und Kunst AG. Wir leisten praktische Hilfe, wie zum Beispiel Kinderbänke fürs Camp bauen, Dekoration, Überdachung. Wir malen Banner selbst oder drucken Shirts. Der praktische Teil. Außerdem versuchen wir mit Hilfe von Performances ein Bild zu zeichnen, was unserer Meinung nach vielleicht falsch läuft oder wir haben den Clown mitzunehmen. Warum ist das jetzt ein weißer Mann, der die Arbeit machen muss? Ist das symbolisch oder? Und warum hat er so einen Zellner-Schnitt? Weil der baut vielleicht auf Kinderbetten. Vielleicht ist es eine IB-Pflanze, damit, weißt du, Eco-Fascism entstehen kann, weißt du? Ja, das ist, der hat ja auch so eine Hufeisen. Er hat die Hufeisenfrisur. Aber das hört sich jetzt so Larifari an, aber die sind gut durchorganisiert. Die haben Workshops, die haben verschiedene Trainings, ja, wenn man sich bei denen registriert. Dann kann man auch erstmal so einen Fragebogen ausfüllen, an was für zivilen ungehorsamen Aktionen hast du schon teilgenommen, hast du schon Erfahrungen mit Sitzblockaden, hast du schon Erfahrungen mit 10 verschiedenen anderen Sachen, so, und danach wird dir empfohlen, okay, da du ja noch nicht so viele Sitzblockaden machst, da haben wir hier da ein Polizei-Umgangstraining, wie lässt man sich sicher wegtragen, organisiert von der Linksjugend, sonst irgendwas. Also die sind extrem gut organisiert und extrem gut vernetzt, jetzt schon. Ja. Für mich ist aber vorstellbar, dass die Polizei auf die zugegangen ist. Also dass die haben ja so sogenannte Kontaktbeamte mittlerweile, die eben auf Jugendgruppen und so weiter zugehen und denen ihre Unterstützung anbieten. Dann sind sie da irgendwie in Zivil, halten sich dann abends an der Tür auf oder so, wenn da eine Veranstaltung ist zum Beispiel. Also man kommt teilweise auch von der Polizei selber los. Dafür machen wir Kostüme selbst oder basteln Masken. Um unserem Anspruch gerecht zu werden. Kostüme selbst und basteln Masken. Das ist fast wie damals im Kindergarten. Jo, das ist Praktikum, das man braucht, wenn man im Kindergarten arbeiten will oder so. Ja, deswegen meine ich, das hört sich so Larifari an, aber das ist, die sind knallhart organisiert. Masken selber basteln. Ja, sicher. Stoffen zu verwirklichen, also mit Hilfe von Materialspenden wie alten Stoffen, Holzresten oder Material, was noch so im Keller rumsteht, um einfach so wenig wie möglich neu kaufen zu müssen. Ja, wir stören bewusst mit unseren Aktionen. Bei Extinction Rebellion, das heißt, effektive Mittel sieht, die notwendigen Veränderungen herbeizuführen. Das kann leider auch zu Spannungen führen, zum Beispiel mit AutofahrerInnen, mit PolizistInnen, mit PassantInnen. Unsere Aktionen sind aber nicht gegen Autofahrerinnen gerichtet, nicht gegen Polizistinnen und nicht gegen Passantinnen. Unsere Aktionen sind gar nicht gegen andere Menschen. Die müssen alle Spaß haben, zwangsweise. Ich habe auch gerade Spaß, nämlich mit der Dame da links in der Mitte. Oder nee, rechts in der Mitte mit. Wieso, weil jemand guckt oder wieso? Ja, das meine ich. Es sieht so aus, als käme mir die Fahnen aus dem Kopf raus. Die zwei Tänen. Aber der Blick von der Lady daneben ist auch nicht zu verachten. Ja, die gesagt, wenn Blicke töten könnten. Und der Herr muss. Die anderen nur die Fahnen aus der Schulter gucken. Ich kann es noch üben. Boah. So ein Chaos. Sondern für alle, für das Leben, für unser alle Leben, das Leben unserer Kinder und alle Lebewesen auf diesem wunderschönen, lebenswerten Planeten. Dafür bauen wir Masken für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Geil, oder? Und Material spenden bitte, damit wir nicht so viel kaufen müssen. Oh Gott, habe ich etwa gerade gesagt, dass wir ganz viel Geld haben? Ups. Ja, also ich finde es auf jeden Fall lustig, vor allem auch, wie viel mediale Aufmerksamkeit, denen da zugutekommt. Und das ist auch so einfach so, ja, ich meine, gut, die haben wahrscheinlich da ein bisschen was rausgeschnitten auch, aber ja, die dürfen also, ja selber erzählen hier, was irgendwie Sache ist. Und das kann ja jetzt auch nicht jeder. Also Wähler werden nach ihren Aktionen nicht gefragt, was sie damit meinen oder so. Es wird einfach gesagt, was sie angeblich damit vorhaben oder so. Also ich habe einige Extinction Rebellion Gruppen auf Telegram mir mal angeguckt und in der einen meinte der Typ, Leute, das gibt eine richtige Revolution, wir haben 80 Presseanfragen. Also wo ich mir denke, also die Zeitungen, die sind da schon ziemlich geil drauf. Die Gruppen, die sind jetzt nicht so krass. Also die eine, die hat 5000, die andere hat 100 und es sind nur wenige Infos drin und so. Ich glaube, in der einen meinte der Typ halt so, ja, wir haben über 80 Presseanfragen, wo ich mir halt schon auch denke, Leute, in den Medien haben die das dann in ihrem Presserat Rundmail irgendwie eine E-Mail rausgehauen oder so, wie die auf so eine Anzahl an Interviewanfragen kommen. Also, weil, naja, wenn du ankündigst, Berlin zu blockieren, kriegst du sicher schon Interviewanfragen, oder? Die sind, nochmal, die sind so vernetzt, ja, die arbeiten mit Marketingagenturen zusammen, die Pressemanager betreiben, also. Dieses natürlichen Bias der Journalisten anlässt. Die sind ja eigentlich zum großen Teil grün und links angehaucht. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Und das beschleunigt das dann auch und das befördert das dann auch und so weiter. Und das hält vor allen Dingen auch die anderen Sachen zurück, ne? Also da wird dann eine Richtung geschaffen, sehe ich auch so, ja. Hochprofessionelle Gruppe, die sofort in den Medien Anklang bekommt. Mhm. Also. Ich meine, in den deutschen Medien sind ja die Extinction Rebellion-Leute bis jetzt noch nicht so prominent erschienen. Ja, wenn man mal nach England guckt oder ja in andere Länder. Ja, professionell ist vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben, aber ja, klar, auf jeden Fall werden die geprüft. Also von der NGO auf jeden Fall. Also. Okay, ja. Also. Dafür rebellieren wir. Wir rebellieren für das Leben. Und dafür stören wir. Lebensschützer. Und es trifft leider auch Individuen. Durch ein paar Maßnahmen wollen wir diese Auswirkungen auf einzelne Personen lindern. Durch ein offenes Dialog mit der Berliner Polizei, auch durch Polizeikontaktpersonen vor Ort bei Aktionen, bieten wir unsere Kooperation aktiv an, um Gefahrenquellen jeglicher Art zu vermeiden bzw. zu minimieren. Zum Beispiel im Straßenverkehr oder für den Umgang mit Notfällen. Extinction Rebellion ist eine gewaltfreie Bewegung. Gewaltfreiheit gehört zu den Prinzipien von Extinction Rebellion. Wie kann das denn sein? Extinction Rebellion benutzt Worte und wir alle wissen, wie schlimm verbale Gewalt und auch digitale Gewalt und virtuelle Gewalt sind. Ja. Ich finde das ja gut, dass er das hier so ausspricht, aber ich meine, zumindest die Taten im Ausland in der Vergangenheit zeichnen eine etwas andere Sprache. Man kann ja hoffen. Ich glaube es auch nicht. Dass alle unsere Aktionen friedlich und gewaltfrei ablaufen. Um Gewaltfreiheit zu unterstützen, haben Menschen bei Extinction Rebellion ein Deeskalationsteam gebildet. Sie sind mit weißen Westen, mit blauen Tauben gut erkennbar und die sind da, um bei drohenden oder akuten Spannungssituationen oder Konfliktsituationen positiv zur Entschärfung beizutragen. Was muss denn passieren, dass sie die weißen Westen mal ausziehen müssen? Also wirklich, weiße Westen. Sollten Menschen Grenzverletzungen oder die Ausübung von Zwang oder Belästigung im Rahmen von Aktionen erfahren, stehen die Mitglieder des Deeskalationsteams ebenfalls als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine friedliche, zivile und ungehorsame Rebellion. Jo, das ist irgendwie so widersinnig, finde ich. Da hat der eine schon ganz recht hier. Extinction steht dafür Leben. Ne? Ja, die Idee hinter Extinction ist, dass wir vor dem größten Massenaussterben seit Ewigzeiten stehen, das sechste große Massenaussterben. Du musst aber eben schon auch dafür dreimal um die Ecke denken, damit du da hinkommst an diese Logik, ne? Nee, du willst halt damit direkt den Zwang zur Handlung mit in den Namen aufnehmen. Bestimmt. Ein Framing, was direkt dazu verleiten soll, aktiv zu werden. Also, ja, und du benutzt was den Leuten Angst macht. Und das ist, Angst ist die universelle Waffe geworden inzwischen. Egal wo. Angst, Angst, Angst, Angst. Wir dürfen einfach keine mehr haben. Hier gibt es ja noch ein paar Mitstreiter für den Bauwagen-Club da demnächst. Genau, nur dass 90, die Leute hier, dass die Leute, die hier einen offenen Brief unterschrieben haben, halt genau die Leute sind, die sich eben entweder keine Sorgen machen müssen, wenn alles teurer wird, oder die sowieso aus dem Sack des Staates leben, sag ich jetzt mal ganz böse, weil das sind nämlich, also das ist das Übliche, wir finden das ganz, ganz wichtig, dass die Regierung den Bürgern die volle Wahrheit über das Ausmaß und Risiken der ökologischen Krise sagen, als wenn das nicht ständig passieren würde auf allen Kanälen. Deutschland muss bis 2025 klimaneutral werden. Okay. Das ist ja schon so eine Wahrheit plus, würde ich fast sagen, ne? Was man uns da erzählt. Sie müssen eine BürgerInnenversammlung für Klimagerechtigkeit und gegen die ökologische Katastrophe einberufen. Diese wird durch ExpertInnen darin unterstützt, zusammen einen rechtlich bindenden Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber für mich hört sich das nicht nach einer demokratischen Geschichte an. Also das noch eine Partei. Vor allem nach dem an, was sowieso schon passiert. Ja, genau. Brauchen wir noch ein Unterhaus oder was? Das wollte ich auch gerade sagen. Die ganzen Sachen, die jetzt vorgeschlagen werden, die gibt es schon, nur halt mit einem Datum, was weiter hinten in der Zeit ist. Die Maßnahme also klingt irgendwie auch ein bisschen in meiner Strafe, finde ich so. Wir nehmen die Maßnahme 7 Peitschenhiebe vor oder so. Ja, das mit dem Datum ist halt schwammig, ne? Ich erinnere nur an es gibt da ja diesen UN-Plan, den Plan 21, der ist ja weiterhin in Kraft. Da stehen diese ganzen Sachen auch alle drin, nur halt mit schwammigeren Zielen. Ne? Manchmal 2035, 2050, sonst irgendwas, ne? Weil fürs 21. Jahrhundert. Das ist alles nicht neu. Das ist alles Policy und deswegen fragt man sich, okay, normalerweise demonstriert man doch gegen das, was die Politik macht. Aber hier ja, aber das Ding ist ja in deren Kopf ist die Politik, ja, macht ja nichts. Das ist ja das Ding. Das ist doch Greta gehört. Ihr macht alle nichts. Aber das ist auch ein Scheinargument. Ja, weil die ganzen Politiker, die nutzen, das ist ja... Die befruchten sich ja gegenseitig. Die Politiker, die diese Politik machen, die nutzen ja die Demonstranten, die gegen sie selber demonstrieren, um zu argumentieren, ja, siehst du, das, was ich sage, ist richtig, wir müssen jetzt noch weiter pushen. Man könnte es deswegen auch. Deswegen ist das ja so bescheuert. Ja, wogegen demonstriert ihr überhaupt? Man könnte es auch Astroturfing nennen. Ja. Ja, und wenn man halt die Unterzeichner sich anguckt, fangen die halt mit ein paar größeren Namen an, wie hier den Jan Plewka von Selig oder ein gewisser Bela B. Felsenheimer, Christian Ulmen, Marc-Uwe Kling, der Typ, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat, Anna Loos, Schauspielerin, Bodo Wartke, Kabarettist, das tut mir ein bisschen weh, dass der so einen Blödsinn unterschreibt. Ja, und dann kommt ein ganzen Haufen Leute, die an irgendwelchen Schauspielsachen engagiert sind, deswegen habe ich vorhin gesagt, dass die am Tropf des Staates sowieso schon hängen. Viele vom Schauspiel Köln, viele aus Berlin offensichtlich. Und dann kommt lange gar nichts irgendwie, was man kennt. Und am Ende kommt dann nochmal so, weil sie eingesehen haben, okay, wir haben euch jetzt nur No-Names geliefert und behaupten jetzt hier was von Promis, kommt dann nochmal Fatih Akin, der Filmregisseur. Aber der Rest sind für die meisten Leute, glaube ich, böhmische Dörfer, die da unterschrieben haben. Wie, du kennst Dr. Eva von Redekopf, Philosophin aus Berlin nicht. Nee, aber am besten hat mir gefallen, dass unter diesen ganzen neuen Musiker, Schauspieler, Acquisition and Co-Production, Musiker, Schauspieler, Forst wird. Das heißt, dass sich die Kulturindustrie zu Ökomarxismus verschworen hat und im Brief ihre Forderungen an die Welt stellt. Da habt ihr es. War denn auch wieder Iris Berben dabei und Sinter Berger? Nee, die habe ich nicht gesehen. Okay. Die Dr. Eva von Redeker, die auch mit unterschrieben hat, deren ihre Forschungsinteressen sind Eigentum und Herrschaft, Revolution und sozialer Wandel, Geschlecht und Sexualität, moralisches Urteil und politische Handlungsfähigkeit. Nein, doch. Oh, das fits. Ich find's lustig. Und wenn die Politiker zaudern, dann sind wir es, die diktieren müssen, wie die Gesellschaft aussehen muss. So in etwa. Ich find's klasse. Ja, ich weiß, das haben wir auch schon am Donnerstag das Interview vorgestellt und Ich wollte euch einfach nur das nochmal unter die Nase reiben, damit es auch jeder weiß. Also ich Luisa Neubauer, die wurde interviewt vom Freitag und da hat sie einen Fragenkatalog in die Hand gedrückt bekommen, den sie beantwortet hat. Und da der Freitag natürlich ein Schundblatt ist, fragt es natürlich, der Kommunismus ist, ... Fragezeichen. Und Luisa Neubauer hat geantwortet, Gramschis unerfüllter Traum. Fürs Posieralbum, das Ding los. Wo ich mir einfach nur denke, es ist halt eine gute Heuristik mit dem Kulturmarxismus. Wer war nochmal Gramsci? Erklär nochmal kurz für die Unbedarften. Gramsci war ein Kommunist aus Italien, der von den Faschisten verhaftet worden ist und ins Gefängnis geworfen ist. Und dort hat er an der Theorie gearbeitet, seine Prison Notebooks, die sind zum Teil sehr obskur geschrieben, weil eben die Wachen auch eben das, was er geschrieben hat, mitgelesen haben. Deswegen kannst du in den Text sehr viel reininterpretieren, ein bisschen so wie bei Hegel, das ist auch sehr schwammig, kannst du auch sehr viel reininterpretieren. Aber wofür Gramsci gefeiert wird, ist sozusagen die Idee der kulturellen Hegemonie. Das heißt, dass wenn Revolutionäre die Fabriken einnehmen und den Arbeitern übertragen, dass ein kultureller Wandel dem vorhergehen muss, damit du im Arbeiter ein Bewusstsein für das neue System schaffen tust. Und das gibt es dann als kulturelle Hegemonie, als Theorie innerhalb der Linken, wie du sozusagen die Stimmung im Volk veränderst über kulturelle Aktionen. Also darauf hat er halt hingewiesen, dass die Kultur sehr wichtig ist. Und eine ähnliche Idee hatten ja auch die Frankfurter Schule, auch wenn die selber Gramsci nicht so gemocht haben. Und es sind halt sozusagen zwei Stränge im Marxismus, vom orthodoxen Marxismus, der die Theorie so ein bisschen aufgeweicht hat, weil bei Marx findest du nichts mit kultureller Hegemonie oder mit dem, was die Frankfurter Schule dran gebastelt hat. Aber die haben halt sozusagen den orthodoxen Marxismus erweitert, um eine Theorie zu haben, die Gesellschaft besser einfängt. Also, okay. Ja. Ja, ist ja nicht verkehrt, dass man das irgendwie auch kulturell betrachtet oder dass das irgendwie ein kulturelles Umlernen oder sowas wahrscheinlich erfordern würde. Aber wichtiger, glaube ich, wäre gewesen, sich das nochmal wirtschaftlich durch den Kopf gehen zu lassen. Okay. Ja. Man kennt ja nicht die anti-gramschistische Aktion? Nee. Gibt's auch. Alles. Ja. Aber sie hat ja auch, wurde gefragt, ob sie einen Lieblingsvogel hat, und sie hat keinen. Und das macht sie für mich so ein bisschen verdächtig. Aber. Für mich auch. Och, der Roger schon wieder. Klima und kein Ende. Früher haben wir über Feminismus gelästert. Ja. Das ist beides Menschen gemacht, ne? Der Artikel an sich ist nur ein kurzer Einschlag, wo der einer der Gründer der Extinction Rebellion ein bisschen interviewt wird. Und an sich das Schmankerl von dem Artikel steht schon in der Überschrift, weil dieses Thema größer ist als die Demokratie oder wie auch immer sie das beschreiben wollen, was derzeit davon übrig ist. Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird die Demokratie irrelevant. Dann kann es nur noch direkte Aktionen geben, um das zu stoppen. Und da ist halt Feindbild aufgebaut, Extinction Rebellion im Name, Weltuntergang, Endzeitsekte, wir müssen jetzt handeln und wir müssen, wenn die Politiker sich nicht bewegen, eben die Demokratie umschiffen. Und wie vorhin schon angemerkt, ja, die Politiker machen das ja schon. Also das ist irgendwie, ja, Alarmismus und Endzeitsektenstimmung. Also. Ja, und von den zwei Gründern ist der Vernünftigere. Das sollte einem zu denken geben. Die andere hat hier ja schon erwähnt mit ihrem LSD-Trip. Ja, das hier ist eigentlich nur nochmal so die Geschichte, die nachrichtentechnisch beschreibt, was in Berlin so passieren soll. Wir haben ja jetzt schon mit der Pressekonferenz eigentlich alles gehört. Man möchte die Stadt lahmlegen, man möchte Verkehrsadern sperren und für Verzögerungen sorgen, damit die bösen Menschen, die immer noch nicht bereit sind, mit zu demonstrieren, halt das verstehen. Wenn sie länger im Auto sitzen oder auf ihre Bahn warten müssen, wird das sicher helfen, sie für die Ziele der jungen Leute zu erwärmen. Und apropos erwärmen, das war so echt einer der schönsten Tweets, fand ich, der Woche. Wir haben hier die Fridays for Future aus Aachen, die ihre Die-In-Aktion, also dieses auf den Boden werfen und tot tun, um zu zeigen, wie das alles sein wird in 12 Jahren hier auf der Welt. Die sagen sie ab, weil bei so einem Regen will sich kein R auf den Boden legen. Wir sehen uns bei der nächsten Aktion. Ja. Muss man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also wer Aktivist ist und den Regen scheut, vielen Dank. Die Revolution wurde wegen schlechtem Wetter abgesagt. Schön Wetteraktivisten, sozusagen. Und das bei Klimaproblemen, ne? Da kannst du dann schon mal zu schlechtem Wetter vermehrt kommen, angeblich. Dann Ja, sind, die weiß, erst, sind die ersten Man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Der Lobo schreibt was über Greta, das wird gut. Ja, also der Artikel, der ist halt auf Lobo-Niveau-Ebene und Greta-Haters sind die verbitterten Fensterrentner des Internets. Diskussionen mit ihnen sind zwecklos, denn ihr Hass ist ein Ventil ohne Ziel. Das macht die Auseinandersetzung mit ihnen instantan uninteressant. Instantan, wo hat das denn die letzten noch gehört? Das ist wunderbares Wort, instantan, wo ich mir denke, never use a $10 word when a $5 word would make it. Jo. Also, genau, der Mathematiker bei Nuovo über 9-11 hat das auch letztens genannt. Unverzüglich einsetzend, sich sofort auswirkend, augenblicklich, instantan. Es augenblicklich, ist die... ja, Punkt, Ende. Also, ja. Naja, aber mal ganz unironisch, ich weiß jetzt nicht, wie lang der Text ist, aber vielleicht kriegt er tatsächlich mehr als $5 pro Wort, was er da schreibt. Ja, das könnte sein. Es ist die Hoffnung, dass eine Technologie der Zukunft die Probleme von heute auf beinahe magisch-mystische Weise lösen werde. Es grenzt an die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen, was auch ein Artikel von ihm ist. Nur, dass hier die Akteure sogar Ahnung haben. Es gibt zwar längst... Eher nicht, ne? Weder von Technik wahrscheinlich noch von Chemie oder so großartig oder Physik, weiß ich ja nicht. Ich meine, das Thema ist ja auch groß und breit und kompliziert und so. Es kann man nicht sagen, dass es da nichts geben würde wahrscheinlich oder so, woher so will er das wissen. Das es gibt zwar längst wirksame Technologien, die den Stopp des menschengemachten Klimawandels bewirken könnten, aber ihr Einsatz wäre nur ausreichend, wenn zugleich massive Einschnitte in den heute normalen westlich-industriellen Lebenswandel stattfinden würden. Bullshit. Technik ist die Lösung oder du kriegst eine Revolution, aber nicht von den Grünen, sondern von den Leuten, die sich ihren Wohlstand nicht wegnehmen lassen. Punkt. Geh den Leuten ans Essen und du hast eine Revolution vor morgen früh. Und Technologie löst die Sache. Technologie kann man sich drauf verlassen, dass was kommt, aber zu sagen, dass das mystisch, magisch ist, also magisch-mystische Weise, dass die Technologie das lösen will, das ist fast schon ekelhaft, weil wenn es durch Technologie nicht klappt, dann steht uns Verteilungskrieg bevor. Und das wird dann interessant. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo der Sascha Lobo tatsächlich die echten Probleme in diesem Kontext kritisiert hat, und zwar, dass halt durch ein übertriebenes Lizenz- und Urheberrecht wissenschaftliche Entwicklung, Fortschritt der Menschheit behindert wird. Darüber hat er früher geredet. Und jetzt sagt er, wissenschaftlicher Fortschritt ist gar nicht möglich. Wow. Ja, und vor allem Endzeitstimmung vorbereiten. Also, weil dem ist halt einfach nicht so. Also es gibt genügend Technologieansätze, die einem eine große Hoffnung geben. Aber da einfach ja, nur zu sagen, da kommt nichts rum, das ist halt, keine Ahnung. So, ich muss da so ein bisschen an den Typen erinnern vom Patentamt, den Chef, der meinte, dass dass nichts mehr erfunden werden kann, dass alle großen Erfindungen erfunden sind, die man finden kann. Und das war irgendwie 1898 oder 89. Und dann kam das 20. Jahrhundert und hat Internet und Atomen und Weltraumkram rausgedonnert, wo ich mir denke, da gab es halt auch Leute, die meinen, es ist alles erfunden, was es gibt. Und so ein bisschen auf der Ebene kommt er mir vor. Also, ja. Für diesen Text kann man Sascha nicht lobern. Autsch. Aber Greta Skeptiker ist schon cute. Also finde ich die gute Formulierung. Dieser Text hat mich lobotomiert. Außerdem bin ich kein Greta Skeptiker, sondern Greta Denier, bitte, ja. Greta Denier. Das Einzige, was wirklich für Greta Skeptiker gesorgt hat, ist die Ankündigung von Greta gewesen, dass sie sich jetzt nur noch um Heavy Metal kümmert. Weil das die Hälfte aller Leute einfach falsch verstanden haben. Habe ich im ersten Moment auch falsch verstanden. Ich habe ja auch schon... Nur noch Heavy Metal, die checken das Meme nicht. Ich habe ja auch schon ihren Spruch nicht verstanden. Let Russia strike for climate. Ich habe den so verstanden, dass Russland uns angreift wegen Klima. Nair Strike oder so. Ja, let's strike Russia for climate. Also präventiver Nuklearschlag und der tut dann die Temperatur runter. Feudalismus oder irgendwie sowas. Die meinen Weltkrieg durch Atomkrieg oder so. Ja, genau. We're gonna nuke Russia in 10 minutes. Ja, aber es gibt eine ernsthafte politische Ideologie, die das denkt. Okay, wie ernsthaft die ist, weiß ich jetzt nicht, aber. Naja. Aber Leute, die es ernst meinen damit, meinst du? Also. Ich weiß nicht, Peoidalismen? Also ich würde mich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass das Klima sich von alleine ändert oder dass man da jetzt beziehungsweise was Tolles findet auf die Schnelle oder so. Aber es sind ja auch Vorgänge, die sind nachvollziehbar, wenn jetzt ein Vulkan ausbricht oder so und hat dann deswegen 2 Jahre schlechtes Wetter. Dann weiß man ja, dass so Vulkanausbrüche irgendwie, und das kann man ja wohl schon einigermaßen simulieren, denke ich mal. Also es gibt schon Möglichkeiten, ne? Ja, auf jeden Fall, was diese ganze Wissenschaftsgeschichte angeht. Also ich glaube jetzt auch nicht davon, dass irgendwer was aus dem Hut zaubert, was jetzt was komplett Neues ist oder so. Weil, also dafür haben wir ja doch schon einen ziemlichen Einblick in viele Dinge, ne? Also Quantenkram und so. Man weiß zwar noch nicht alles darüber, aber ich denke mal nicht, dass man da jetzt irgendwie groß aus dem Hut zaubert. Aber auf der anderen Seite, wir haben doch jetzt schon irgendwelche Züge in Deutschland, die mit Wasserstoff fahren. Da hatten wir doch auch schon mal irgendwie einen Beitrag. Und die Alstom hat doch auch gesagt, sie kauft direkt noch ein paar davon, weil die gut funktionieren. Oder sich, ja, eben. Das, und ich mein, und so weiter, das ja. Kann ja dann so ein Dead End nicht sein. Ne? Und auch diese ganzen CO2-neutrales Fliegen ist auch schon auf dem Tisch. Also, keine Ahnung. Und Fliegen macht noch das meiste. Also, ja. Und wir haben diese ja auch schon öfter mal über diese neuen Reaktoren gesprochen, die angeblich mit dem Abfall unserer alten Reaktoren arbeiten und dabei diesen Abfall weniger strahlend hinterlassen. Also vielleicht muss man da auch endlich mal an dieses Tabu rangehen und sagen, hier, wenn wir das alles irgendwie besser gestalten wollen, brauchen wir 3 von diesen Dingern. Ja. Und die würden ja eine ganze Zeit lang mit dem gefüttert werden können, was wir eh hier rumliegen haben und was für ständige Streitereien sorgt. Geo6, von wem ist das? Geo6, dieser globale Umweltbericht? Ja, vom Bundesumweltamt, allerdings in Auftrag gegeben von denen und von einigen NGOs halt erarbeitet. Ja, ich muss jetzt selber nochmal das öffnen, dann kann ich dir den Namen sagen. Das eine ist die von der FU, die Agentur, die das gemacht hat, das andere war eine NGO. Ja, also ja, aber das ist eine etwas längere Studie. Das ist die Veröffentlichung des 6. globalen Umweltberichts, Analyse der Implikationen für Deutschland. Das ist ein sehr langes Dokument, deswegen wollte ich nur auf 2 Sachen eingehen. Wenn du einmal auf Seite 46 gehst, das wäre sehr lieb. So, in der Zeit gucke ich, das hat das Öko-Institut e.V. Berlin. Ja, Öko-Institut e.V. und das Forschungszentrum für Umweltpolitik der Freien Universität Berlin. Die haben das bearbeitet. Das ist im Endeffekt auch nur ein Konvolut von verschiedenen anderen Studien, wo alles zusammengeführt wird. Ich würde es gerne als Leseempfehlung geben, aber sehr viel Erkenntnisgewinn kriegt man nicht daraus. Aber ich wollte hier schon mal auf 2 Sachen kommen. Zum Beispiel, hier geht es um den Klimawandel, ganz konkret auf Deutschland bezogen. Hier wird beispielsweise postuliert, Deutschland hat als eine der größten Volkswirtschaften der Erde seit Beginn der Industrialisierung, Anfang 19. Jahrhunderts, fast 5% zur globalen Erderwärmung beigetragen. Also wir sind 1/20 schuld an der ganzen Misere. Das ist ein Argument, auf das ihr euch schon mal einstellen könnt. Ja, wir sind auf einem guten Schritt, auf einem guten Weg, aber wir sind bei allen Benchmarks, die wir uns selber gesetzt haben, die überschreiten wir. Ja, wie gesagt, das eine war das mit dem 5%. Ja, also man könnte sich jetzt die Studie dazu angucken. Meiner Meinung nach ist das Pseudomathematik, aber gut. Aber 5%? Also, weil die Luisa Neubauer, die hat es besonders betont in ihrem Gespräch mit Christian Lindner, als die sich getroffen haben, dass Deutschland eine historische Verantwortung hat für den CO2, den die deutsche in der Vergangenheit in die Luft aufgeblasen haben und speziell, dass eben das 20. Jahrhundert jetzt nicht Deutschlands Glanzseite war und dass darüber sozusagen eine doppelte Verantwortung entsteht, um den Schaden vom 20. Jahrhundert wettzumachen, dass man eben besonders stark CO2 einspart, um auch die historische CO2-Schuld abzubauen. Ja, ist geil. Ich habe heute irgendeinen Random auf Twitter gelesen, der praktisch gefordert hat, die älteren Leute sollten ihre CO2-Schulden abarbeiten. Ja, das ist abzahlen. Im Endeffekt auch eine Sache, die man hier aus dieser Sache lesen kann. Das steht hier so explizit nicht drin. Aber es geht schon darum, wie im Endeffekt der Lebensstandard sich ändern muss. Ja, dass wir nicht wir müssen quasi einen transformativen Wandel gestalten. Und systemische Ursachen des derzeitigen Klimawandels ist eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umwelt und ein exzessiver Lebensstil im Energieverbrauch gemessen, sorgt dafür, dass wir uns unsere selbstgesteckten Ziele nicht erreichen können. Also man muss quasi es sind hier keine konkreten Handlungsempfehlungen. Ja? Allerdings ist das halt ein Policy Paper, das das Umweltministerium benutzen wird. Ja, das ist jetzt aus dem Mai, ja, und Märkte für Umweltgüter kommen hier übrigens auch in diesem Dokument vor, auf Seite 52, ja, also hier geht es auch im Endeffekt darum, konkrete Vorschläge, wie man die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, die wir aber nicht erreichen kann. Hier geht es einerseits um Nitrate, ja, also um Düngemittel, dann geht es um Treibhausgase, dann geht es um ozonaktive, reaktive Gase, sowas wie FCKW, was ja an sich verboten ist. Allerdings, wie ich es ja in der letzten Sendung erwähnt habe, industriell gibt es sehr klimareaktive Gase, die einfach genutzt werden müssen in unserem Stromnetz, in unserer Infrastruktur. Und das sind einfach klimareaktive Gase, die genutzt werden, um die Kapazitoren zu betreiben. Ja, wenn damit halt die Windenergie ins normale Netz eingespeist werden kann. Solche Sachen. Ja, also es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr interessantes Konvolut. Ja, ich kann das auch nur Leuten empfehlen, dass da sind quasi die Sachen rauszulesen, die in der Politik besprochen werden die nächsten Monate. Wie gesagt, die Märkte für die Umweltgüter sind halt auch hier schon drin. CO2-Äquivalente spielen eine sehr große Rolle. Und das Wort Infrastruktur kommt zwar 12-mal vor in diesem ganzen Text, allerdings nur einmal im Kontext, wo es wirklich um Infrastruktur geht. Da geht es auch wieder um die Wasserqualität. Aber sonst geht es nur darum, eine Infrastruktur zu schaffen, um quasi marktwirtschaftliche Anreize zu bieten im aktuellen System, dass halt Unternehmen nicht mehr, dass Unternehmen von der Gewinnmaximierung weggesteuert werden hin zu einer Ökobilanz. Ja, und da geht es halt auch wieder um Ökomarxismus. Ja, und da geht es halt darum, dass halt wieder Frameworks errichtet werden müssen. Moment mal, wie wird das hier geschrieben? Das integrierte Assessment für Deutschland muss eingeführt werden. Ja, ein integrierter, szenarienorientierter und lösungsorientierter Ansatz, um Assessments für Unternehmenssteuerung zu generieren. Das ist auf Seite, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Aber wie gesagt, es steht sehr viel in diesem ganzen Text drin und da geht im Endeffekt auch darum, nur um es nochmal in einem Satz zu sagen, ich habe mich ja etwas verhaspelt im letzten Stream, wenn man ein Unternehmen hat, was sich an gewisse Standards hält, im Sinne dieses CO2-äquivalente Einsparmodells, dann haben die bessere Refinanzierungskonditionen auf dem Markt. Und dann kann das passieren, was derzeit mit Unternehmensanleihen gemacht wird von der Europäischen Zentralbank, dass die Zentralbank sagt, okay, das sind zwar Unternehmensanleihen, normalerweise würden wir die nicht annehmen, aber wir nehmen die an als notenbankfähige Papiere. Und das ist ja jetzt beendet worden und das soll im Endeffekt ersetzt werden durch Unternehmensanleihen, die halt diese Klimakriterien erfüllen. Die können sich dann billiger auf dem Markt refinanzieren als andere Unternehmen. Das ist das, was im Endeffekt jetzt geplant ist. Nur um das nochmal zu konkretisieren, weil ich habe mich ja, wie gesagt, ein bisschen verhaspelt letzte Woche. Und Dafür braucht man natürlich ein integriertes Assessment für die Unternehmen, dass man quasi jeden Unternehmensschritt analysieren kann, bei welchem Prozess im Unternehmen fällt wie viel CO2-Äquivalent an. Ja, ein Kunde gibt einen Auftrag, da sitzt jemand, der geht ans Telefon. Was kostet das alles für CO2? Und deshalb ist es keine gute Idee, so einen Satz anzufangen, um eine lustige Einleitung zu machen. Aber da müssten wir wieder sein. Niemals. Das Relais muss wieder hergestellt werden. Seid ihr da? Ja, aber es läuft jetzt wieder, ne? Ja, also, ja, läuft wieder. Ja. Zuverlässig wie die Altenpfleger sind wir wieder da. Mit Rumpfbetriebssystem. Wo hatten wir aufgehört? Aus der lockeren Serie Frauen sind die besseren Menschen haben wir die Altenpflegerin aus Ulm, die zwei Demenzkranke, so die Seniorin, sexuell missbraucht haben soll und dabei auch Bilder und Videos wohl gemacht hat von diesen Vorgängen, was für sich schon eklig genug wäre. Aber natürlich ist das der Spiegel und die haben rausgefunden, dahinter stand ein Mann, der das von ihr verlangt hat. Und wie wir alle wissen, wenn ein Mann was verlangt, dann zieht er einfach die goldene Patriarchatskarte und dann kann die gar nicht anders, als demenzkranke Seniorinnen sexuell zu missbrauchen. Auch wenn die da gar keine Lust drauf hat. Ich fand aber, glaube ich, bemerkenswert, war das nicht auch der Fall, wo sie dann irgendwie nicht vor Gericht erscheinen musste, um ihre Persönlichkeit zu schützen oder so? Das fand ich schon ein bisschen zweierlei Maß, aber ich kann auch sagen, dass es ein anderer Fall war. Das bin ich jetzt sicher. Naja, es wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen aus dem Verfahren. Kommt da selber raus, ne? Schutz der Intimsphäre. Genau. Fotos, Details, etc. Ja, gut. Auch ein Straftäter genießt gewisse Rechte. Also, ja, so wie Kachelmann oder so, ja. Schutz der Intimsphäre. Ich bin doch. Ja, ja, aber es ist so. Also die Öffentlichkeit wurde dann noch vor der Verlesung der Anklageschrift. Zweierlei Maß im Prinzip, ne? dass sie da nicht schuld ist oder so, getrieben wurde, das kann ja sein. Die Motive werden dann nicht abgefragt. Der Mann ist natürlich auch, also gegen den gibt es ein weiteres Verfahren. Also nicht, dass dem nichts passieren würde. Aber trotzdem, man kann Nein sagen, liebe Altenpflegerin, 47 Jahre aus Ulm. Man kann Nein sagen, wenn jemand sowas von einem verlangt. Naja. Nein, das ist schließlich nein. Ja, und hier hat die Welt sich jetzt auch diesem Trend anheimgeschmissen. Die Welt ist von Männern für Männer gemacht. Wo haben wir das? Haben wir doch letztens schon mal fast genauso auf Englisch gehabt, oder? War das Lori Penny oder was? Ich weiß es nicht mehr. Schreiben die nicht alle so? Das ist ein großes Buch, aus dem die alle abschreiben. Crashtests. Meine kurze Frage. Was ist das für eine Webseite? Iconista presented by Barbie? Oder was steht das da? Das ist die Bento Welt von Welt oder so, ne? Ja, das ist von Axel Springer. Die haben... Ist das ernsthaft? Das ist so klein, ich kann das kaum sehen. Ja, presented by Barbie steht da. Ja, stimmt. Quality Content. Crashtests werden mit Dummies durchgeführt, die von Gewicht, Größe, Körperaufbau einem durchschnittlichen Mann entsprechen. Ein weiblicher Dummy muss bei den Tests nicht eingesetzt werden. Und dementsprechend werden dann die Autos gebaut. Menschen mit Brüsten und anderer Gewichtsverteilung und Körperaufbau werden in Crashtests in der Regel nicht beachtet. Gibt es nicht gerade auch so Kinder-Dummies und so? Habe ich sowas nicht schon mal gesehen? Absolut. Kinder auf jeden Fall. Ja. Frauen haben ein um 47% erhöhtes Risiko, bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden. Und das liegt daran, das Resultat ist das angeblich dieser Geschichte. Und das kann nicht an anderen Faktoren liegen. Ist das nicht ein bisschen kurz gedacht? Wenn Frauen mehr Verletzungen erleiden, dann vielleicht auch aus anderen Gründen, als dass die Autos für Männer gemacht wurden. Ich will nicht abstreiten, dass es vielleicht den einen oder anderen Fall gibt. Aber es gibt sicher auch Fälle, wo ein Mann tot ist und eine Frau nicht gestorben wäre aus irgendeinem alchemistischen Grund, ich weiß es nicht, aber das so als, ja, 47% höheres Verletzungsrisiko, weil ihr die Autos nur für Männer baut. Okay. Die Referenz bei Design, Programmierung, Forschung, gar in der Stadtplanung ist der Mann. Default Male nennt sich das. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ihre Immunsysteme, ihre Körper funktionieren anders, sind anders aufgebaut von innen, von außen. Lassen Sie das mal bitte nicht die Feministinnen und die Transgemeinde hören. Doch frauenspezifische Daten werden gar nicht oder selten erhoben. Das ist ein Problem in manchen Bereichen wie bei Crashtests oder Medizin mehr, in anderen weniger. Ja, das wird über Medizin auch immer behauptet und das stimmt doch so pauschal überhaupt nicht. Natürlich wird das irgendwie spezifisch auch betrachtet, aber Knieprobleme vielleicht nicht oder so. Aber ich meine, es gibt doch auch geschlechtsspezifische Leiden, also die werden doch auch, ja, also es ist ja nicht auch so, dass wir Brustkrebs nicht behandeln würden oder da forschen würden. Und dass es vielleicht auch Frauenärzte gäbe oder so. Was ich sehr putzig finde, ihr Beispiel ist für einen weniger schlimmen Bereich, in dem Frauen belastet wird, ist VR-Brillen funktionieren bei geschminkten Augen schlechter. Außerdem brauchen Frauen mehr Quadratmeter bei den Toilettenplanungen, weil Frauen nun mal größere Toiletten brauchen, wegen Kabinen und so. Das dauert einfach länger, das braucht mehr Platz als das Öffnen einer Hose. Ja, manche Dinge haben sich ja schon ein bisschen in der Größe entwickelt. Also ein Kollege meinte mal, dass die Straßen heute so breit wären wie zwei Pferdeärsche. Also das. Die durchschnittliche deutsche Frau ist 166 Zentimeter groß. Sie kommt nicht an die oberen Supermarktregale. Ja? Das sind die Sachen, die wir bekämpfen müssen. Nun mag man einwerfen, das betrifft aber doch auch kleine, dünne Männer. Ja, das stimmt, doch sind sie in ihrer Relation ohnehin eine kleine Gruppe Zufallsopfer und werden nicht systematisch übergangen. Also wenn man was nur für große Leute designt, sind die Männer Zufallsopfer und bei den Frauen ist das strukturell. Merkt euch das. Ja, und wir kennen das ja auch alle, dass die Regale bei 1,60 Meter Höhe aufhören im Supermarkt und es gibt keine Regale in Bodennähe, ne, die für große Menschen natürlich schwieriger zu erreichen sind. Zu Erektionsstörungen gibt es 5-mal so viele Untersuchungen wie zu PMS. Der weibliche Körper ist den Forscherteams häufig zu kompliziert. Als Ubisoft gesagt hat, Frauenkörper sind zu kompliziert, als dass wir sie schnell in Assassin's Creed Unity einbauen können, gab es großes Geschrei. Hier heißt es: Was ist denn los, Mr. Peterson? Aha. Weibliches Schmerzempfinden ist anders. Klassische Schmerzstudien, daher nicht auf Frauen anwendbar. Gar nicht zu sprechen von Krankheiten wie Herzinfarkten, die bei Frauen häufig nicht erkannt werden. Ihre Symptome seien nicht typisch. Es sind eben andere als die der Männer. Doch Männersymptome sind die Referenz. Das ist alles uralt, ne? Das stimmt so nicht mehr. Und dann auch noch Apple, die erst nach 5 Jahren ihre Health-App mit einem Menstruationstracker ausgestattet haben. Mr. Peterson leidet mit. Und dann wird noch Siri bemüht, die halt sich auf feministische Fragen ziert, da Stellung zu nehmen. Das ist ja dann auch von Männern gemacht. Ich wette, bei Apple arbeiten nur Männer vor allem. Also. Ja, die Macher des Videospiels Assassin's Creed gaben 2014 bekannt, dass es keine weiblichen Avatare im Spiel geben werde. Das ist einfach so ein Satz, der da steht, ohne weitere Erklärung. Die Temperatur im Büro, es ist auf das Wärme- und Kälteempfinden von 40-jährigen, 70 Kilo schweren Männern ausgelegt und im Schnitt für Frauen 5 Grad zu kalt. Und nein, damit wird keine Energie bei der Heizung gespart. Denn auch im Sommer muss auf diese Temperatur gekühlt werden. Ja, komm doch her. Eieiei. Überhaupt Büros, sie werden mit Glastreppen gebaut, auf denen man von unten unter Röcke schauen kann. Türen sind zu schwer. Ist der Arbeitsplatz eine Leichtathletik-WM, kann es passieren, dass irgendjemand Läuferin Kameras zwischen den Beinen platziert. Nicht daran gedacht, dass das für Frauen doof sein könnte. Ja, so läuft es bei der Welt. Ne? Sollten sie mal ihre Arbeitsgebäude überarbeiten. In Ordnung ist das nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Autorin ihre Ausbildung im Studium Theater, Medienwissenschaft, Psychologie und christliche Publizistik absolviert hat. Yay, das ist ja mal eine Zusammenstellung. Läuft. Ja, wir kennen das ja mit den Glastreppen in den katholischen Institutionen, ne? Ja, klar. Unter den Talaren. Ne? Moment mal, die reden doch ständig von dieser gläsernen Decke. Ja, wenn sie oben draufstehen, ist klar. Dann kann ich durchkommen. Da wollen die ja hin. Die beschweren sich, dass sie nicht durch die gläserne Decke durchkommen. Und wenn sie dann oben stehen, beschweren sie sich, dass man ihnen den Schritt filmen kann. Nehmen wir dasselbe. Ja, die Welt, in der wir leben, ist von Männern für Männer gemacht. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, vor allem Norwegen und die Hebriden. Man muss sich einfach darum kümmern, dass die Frauen immer unter den Männern stehen, dann können sie noch nirgendwo hinfilmen. Ist das Problem gelöst. Genau. Man könnte ihnen auch so eine, wie so eine Kutte anziehen, damit ihre Haare nicht das sexuelle Begehren der Männer auslösen. Wäre auch eine Möglichkeit. Oh, oder man lässt die Feminist Food Studies schreiben. Canadian Scholars. Das ist eine intersektionale Perspektive auf Feminist Food Studies. Ja, also ich habe das, das Buch leider nicht bisher noch nicht lesen können, weil ich das auch auf jeden Fall nicht lesen werde, weil mir einfach die Vorurteile vom Buchcover genügend sind. Das geht's aber auch nicht, kommt's ja nicht in Bildern aus, da steht doch This is what Feminist Food Studies looks like. Ich meine, this is what feminist food study looks like. Introduction. Chapter 1. Critiquing hegemony. Creating food. Crafting justice. The bees whore little fussy yellow pants. How wedgie fowl logging looks like. Is veganism a queer food practice? Ah! Because obesity. Reframing blood. Reframing blame in food studies. Lose like a man, gender and the constraints of self-making in Weight Watchers Online. Feeding the Muslim South Asian immigrant family, a feminist analysis of culinary consumption. The struggle played at the intersection. Low-income mothers and the alternative food movement are intersectional. Moment mal, hier, the struggle at the plate, ja, was heißt struggle nochmal auf Deutsch? Kampf! Waiting to be fed, reading memories of hunger in the Chilcot land claim trial transcripts and Tracy Lindbergh's Birdie, was auch immer. Let's, 11th chapter. We are all intersectional now. Representational intersectionality in food displays in Melbourne's Immigration Museum. Fermentation and the possibility of reimagining rationality. Nein, das letzte gefällt mir am besten. Das letzte gefällt mir auf jeden Fall am besten. Fermentation and the possibility of reimagining rationality. Also zu Deutsch. Quasi verrottetes Essen und die Möglichkeit, die Rationalität neu zu denken. Ja. Das ist gar nicht verrottet. Ja, nicht wirklich. Ja. Das kann ich essen. Ja, ist gut für die Gutbakterien. Ja, und we are all intersectional now. We are all intersectional now. Yeah. We are also, the world, we are all intersectional now. Alle verhungern, ich sag's doch. Tracy Lindbergh's Birdie ist übrigens ein Roman über eine indigene Frau, die ihren indigenen Schamanen findet, sozusagen. Oh. Also, wissenschaftliche Literatur. Ja? Melinda Gates, here's why I'm committing $1 billion to promote gender equality. Das ist halt das Ding mit den Milliardären. Wenn dann mal halt Geld auf, also die Geldbörse aufgemacht wird, dann kriegen halt die ganzen NGOs, die uns mit Kulturmarxismus, Feminismus und so beschallen, dann plötzlich relativ viel Geld. Das ist das böse Patriarchat hier, das da gerade wirkt. A window of opportunity has opened, or more accurately, it was painstakingly peered open by the hundreds of thousands of people who have joined marches across the country, the millions of women who summoned the courage to tell their Me Too stories, the record number of women who ran for office in 2018 and won, and by the women who are working multiple jobs, caring for multiple loved ones, and proving you they don't have to protest to enter politics, to challenge a system stacked against you. It was just a grand gesture that got us here. It was daily acts of courage too. Ja, dass man halt sich den Hunderttausenden, die in den Women Marches halt demonstriert haben und den MeToo-Shenanigans dass man sich dem anschließt und dass eben sehr viele Frauen eben für Office, also für sich für Politics interessieren und kandidiert haben. Und natürlich auch für alle Frauen, die mehrere Jobs arbeiten, die sich um mehrere Liebende kümmern. Und ja, wir müssen ein System, gegen ein System kämpfen, das gegen dich arbeitet. Aber der Hinweis, dass das Geld ist, dass sie ihren Mann aus dem Kreuz geleiert hat, ist natürlich richtig. Ne? Sie spendet das nicht, sondern sie spendet das, was er, also er spendet das im Prinzip. Und naja, weiß ich nicht. Also sie ist halt, auch wenn man das gern glauben möchte, sie ist halt nicht so das Mädchen vom Land, das reich geheiratet hat. Ne? Also die hat von Anfang an bei Microsoft gearbeitet, hat von Anfang an auch selber programmiert. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Unterarmschmuck, die Melinda Gates. Also weiß nicht, ob sie, inzwischen wird sie sicher Anteile an der Firma haben, etc. pp. Also ich weiß nicht, ob das ihr Geld ist oder das ihres Mannes oder ob es da überhaupt eine Trennung gibt, aber sie ist auf jeden Fall nicht irgendein Püppchen. Das möchte ich nur mal zur Ehrenrettung sagen. Die Milliarde, die sie organisiert, die gilt aber nur für die USA. Also nichts mit weltweitem Kampf, sondern nur für... Ja, gut, ich spontan das zurück dann. Ist doch auch richtig so, weil sonst heißt es wieder, die Russen geben den Feministinnen Geld in Deutschland, weil aus irgendwelchen ausländischen Kanälen Geld auftaucht. Das kann ja nur in Deutschland nur aus Russland kommen. Jo. Weißt du, was ich meine? Einmischung in demokratische Prozesse und so. Tja, also nicht die Einmischung, aber ich finde das Ganze an sich gut, ja, weil jetzt bekommt Feminismus ein einheitliches Betriebssystem und das ist Windows und wie wir das alles aus der Praxis kennen, wenn Windows ausgerollt wird, da kann nichts schief gehen, also diese Zeiten sind Feminismus. Alle Bugs sind Features, genau. Ja, hier gibt es eine Geschichte, also die Überschrift heißt, hunderte junger Transmenschen suchen Hilfe, um Originalgeschlecht, also ihr ursprüngliches Geschlecht zurückzubekommen. Kann man natürlich jetzt mit einem Grain of Salt nehmen, so Clickbait und überhaupt, aber wir haben hier eine Frau, die selber detransitioned ist, also zurückgekehrt ist zum Frausein. Die ist jetzt 28 und war 10 Jahre lang halt männlich, hat das auch also in ihrer Teenagerzeit angefangen. Sie sagte, ich kommuniziere mit 19, 20 Jahre alten Menschen, die eine volle Gender-Umwandlung, also eine körperliche Umwandlung, Angleichung hatten und sie wünschten sich, sie hätten das nicht getan und ihre Dysphorie hat sich nicht aufgelöst und sie fühlen sich deswegen nicht besser. Sie wissen nicht, was jetzt ihre Möglichkeiten sind. Diese Charlie heißt die Dame, sie sagt, sie wurde von hunderten Leuten angesprochen, 30 Leute allein in ihrem direkten Umkreis, also in Newcastle in Großbritannien. Ich denke, die verbindendsten Eigenschaften sind, dass sie ungefähr in ihren Mitzwanzigern sind, dass sie meistens weiblich sind und meistens lesbisch und oft auch autistisch. Also... Und dann beschreibt sie auch noch eine Geschichte, wo sie sagt, ja, da ist ein junges Mädel zu ihr gekommen mit Bart und männlichem Aussehen, die ihr gesagt hat, dass sie auch halt diesen Schritt zurückgemacht hat und dass sie deswegen von ihren LGBTQ-Freunden gemieden und gemobbt worden ist. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Dann gibt es halt noch ein ziemlich herzzerreißendes Interview mit einem Mädel, was mit 13 Jahren angefangen hat, sich maskulin zu fühlen, ein Mann zu sein und Testosteron genommen hat und jetzt schon einen Termin hatte dafür, ihre Brüste entfernen zu lassen und die dann gesagt hat, nee, das stimmt alles nicht und ich bin eine Frau und lass den Blödsinn. Und ja, aber halt... Auch das Testosteron hat dann halt seinen Schaden schon angerichtet und die Leute müssen damit leben, dass sie irgendwie anders sind. Will ja nicht sagen, wir haben es gesagt, als das Thema im Zusammenhang auch mit Gamergate damals halt so hochgeschwappt ist, haben wir schon immer gesagt, diese Sache, das mit Kindern und Teenagern irgendwie schon Hormone zu geben und geschlechtsangleichende Operationen für Minderjährige und so, dass das nirgendwo hinführen kann, weil das halt Minderjährige sind, die auf ganz anderen Grundlagen Entscheidungen treffen, als das Erwachsene tun würden. Und jetzt haben wir den Salat im Zweifelsfall. Ich, wie gesagt, das sind hier alles nur anekdotische Evidenzen und ein Interview, aber trotzdem. Ich denke, das Problem wird sich noch ein bisschen deutlicher zeigen in nächster Zeit. Naja, das sind 100 Einzelfälle. Und das Problem an der Sache ist ja, dass es eine echte Krankheit ist, von der sehr wenige Leute betroffen sind, aber viele Leute steigern sich da psychologisch rein und denken. Ja, aber das Ding ist ja, du unterstützt das. Du darfst es ja heute nicht mal mehr eine Krankheit nennen im Endeffekt. Das ist ja gestrichen worden. Also im Sinne von Kostenerstattung und dass es doch bitte bezahlt werden soll von der Krankenkasse, wird es schon als Krankheit bezeichnet. Ne? Ich meine, ja, wie gesagt, ich bin halt einfach der Meinung, wer nicht Auto fahren darf oder nicht wählen darf, der sollte auch so eine endgültige oder fast endgültige Entscheidung wie eine Transition nicht entscheiden dürfen. Naja. Ja, aber auf jeden Fall war das so dieses Fazit von dem einen Älteren, der auch diese Hin- und Her-Transition schon da gemacht hat, ja ähnlich. Also er hat gesagt, das macht einen auch nicht unbedingt glücklicher. Ja, dessen sollte man sich halt bewusst sein, bevor man sowas macht. Naja, wir haben ja auch schon über die Selbstmordrate gesprochen, die auch unter Post-Op-Transsexuellen halt immer noch sehr hoch ist. Ja, und wie so oft, es gibt wirklich Leute, die davon betroffen sind und die fallen dann halt leider häufig in diese Kategorie. Das muss ja auch ziemlich scheiße sein. Aber nochmal, so der Anteil von Leuten, auf die das wirklich zutrifft, ist geringer an Leuten, die medizinisch geboren werden mit unklaren Geschlechtsteilen. Das ist ja eh was ganz anderes. Das ist eine rein statistische Sache. Also wirklich, es gibt mehr Leute, die wirklich medizinisch geboren werden und dann halt Deformationen an den Genitalien haben oder Zwitter oder wie man es bezeichnen soll, schwieriges Thema. Da gibt es mehr von als wirklich medizinisch Betroffene von diesem Syndrom, dass man im falschen Körper ist. Das ist eine echte Sache, aber es ist sind sehr wenig Leute. Und ist es in dem Zusammenhang angebracht, das als eine ganz normale Lebensweise schon in der Grundschule zu vermitteln? Ja, oder züchten wir damit solche Fälle heran? Katapultieren. Weil nochmal, es gibt mehr Leute, die medizinisch deformiert auf die Welt kommen, ich weiß nicht, wie ich das gut formulieren kann, es ist einfach so, als Leute, die unter diesem echten Trans-Syndrom leiden. Inter heißen die, glaube ich. Intersexuell, weil das nicht richtig fest ist, das liegt dann dazwischen irgendwo, ja. Ja, wir hatten ja sogar mal in unserer Vergangenheit die Programmiererin, wie hieß sie? Oh, verdammt. Das war die Ada Lovelace Posch, oder so? Maya Posch. Maya Posch, genau. Die hatten wir da, die genau dieses diese biologische Geschichte halt leben muss, die auch damit das nicht so einfach hatten, die halt während Gamergate auch jemand war, der gesagt hat, ich bin nicht euer Schild, nur weil ich halt intersexuell bin, muss ich diesen Blödsinn nicht mitmachen und mich von euch als Keule benutzen lassen. Ich glaube, der ist auch immer noch online irgendwo in den Tiefen des deutschen Gamergate-Livestreams auf YouTube. Ja, hier, das ist mein Beitrag Low-Hanging Fruit, so ein Jammern und Wimmern, SJW, vom Columbia Journalism Review. Das ist im Endeffekt eine Dame, die 5 Tipps gibt für Journalisten, die über das Trans-Thema schreiben sollen. Also wie gesagt, Low-Hanging Fruit, man kennt das Ganze ja schon, ich fasse es kurz zusammen. Get over the pronoun hump, do it now. Also es ist ja wirklich nicht so schwer, die Leute nach ihrem Pronomen zu fragen und ob die jetzt sie oder her oder hier oder they, them oder sonst irgendwas haben. Also so schwer ist es ja nicht, einfach zu fragen und da nicht direkt von auszugehen. Dann, es ist ja wirklich schlimm, dass heutzutage so viele Leute nicht verstehen, dass Leute eine Identität haben, die kompliziert ist, ja. Und deswegen, wenn sich jemand beispielsweise als transfeminin bezeichnet, dann ist es schon wirklich sehr bigott, wenn die Person gegenüber fragt, was das genau bedeuten soll. Ich meine, jeder hat ein Handy und könnte es einfach direkt googeln, meint die Dame hier in dem Artikel. Ne, das ist der zweite Tipp, ja. Also, wenn du nicht weißt, was ist, frag nicht doof, sondern google das auch einfach. Ja, genau. Kommunikation unerwünscht, ne? Dann ganz schlimm ist natürlich, wenn Journalisten versuchen, ein Thema irgendwie neutral zu betrachten oder balancieren, weil das ist immer eine falsche Balance. Ne? Bestimmte Themen kann man nicht von zwei Seiten betrachten oder bei bestimmten Themen gibt es einfach nur eine Sichtweise, die es wert ist, berichtet zu werden. Ja, ne? Der vierte Tipp ist, man muss die Traumata und das systemische Misstrauen von Trans- und Querleuten erstmal akzeptieren. Man darf es nicht hinterfragen. Es ist also normal, wenn direkt scharf zurückgeschossen wird, auch wenn man einfach nur unsicher ist. Siehe 1, 2 und 3. Man hätte sich ja vorher informieren können. Also soll man mal nicht so jammern, wenn halt ein bisschen scharf geschossen wird. Und der beste Punkt ist der fünfte. There is no such thing as the trans thought police. Also wer behauptet, dass irgendwie Trans- und Querleute anderen Leuten vorschreiben würden, wie sie zu berichten haben, das ist ja wohl lachhaft. Siehe also. Punkt 1, 2, 3, 4. Also wirklich low-hanging fruit, aber ich fand es einfach klasse. Ich musste lachen, vor allem, wo ich den Punkt 5 gelesen habe, habe ich, alles klar. Ja. Ne? Also wer nochmal lachen will, kann das nochmal nachlesen. Das hier ist ein Interview. Der Mensch lässt sich nicht beliebig zurichten. Freiheit endet da, wo der Staat für das Glück der Bürger sorgen soll, sagt Jörg Barbarowski. Im Gespräch erzählt der Berliner Historiker, wie er vom Linken zum Liberalkonservativen wurde. Und ich fand den Artikel ziemlich klasse, aber der ist etwas länger, den sollte man sich in Ruhe durchlesen. Also, mir hat das sehr gefallen. Yay. Ach, die gute Dame vom Center for Intersectional Justice. Ja, Sibylle Berg hat, wie heißt die gute Frau noch gleich? Das ist so jetzt nicht der Spiegel, oder? Das ist der Spiegel, oder? Republik steht oben drüber. So. Okay. Spiegel, da würde dann Spiegel stehen. Mir hätte jetzt auch eine Rubrik sein können, oder? Sack, ey. Auf jeden Fall wurde hier die Dr. Emilia Sensier-Ruig interviewt und sie ist ja, die. Ja, Ebel. Das ist die Dame, die wir schon mal getroffen haben, beziehungsweise die da auch war, als wir bei den Grünen waren. Genau, genau. Und das ist die Direktorin des Centers for Intersectional Justice sowie Dozentin im Social Justice Study Abroad Programm der Chicago DePaul University. Also, die arbeitet daran, dass die Intersektionalität auch in Deutschland ankommen wird. Und das wird sie auf jeden Fall. Es dauert ein bisschen länger, bis institutionell das hier verankert ist. Also, die Talking Points fliegen ja schon zuhauf im Raum rum. Aber sozusagen die Masse an SJWs, wie sie in den USA vorhanden sind, die werden wir hier auch bekommen. Also, die krassen Intersektionalen. Und der Artikel, der ist relativ interessant. Also wir haben, obwohl viele Menschen, die nur eine Achse der strukturellen Benachteiligung erfahren, aber sonst strukturelle Privilegierung auf allen anderen Ebenen genießen, kein Interesse an einem Paradigmenwechsel. Ja, Kapitalismus beruht auf der Aufteilung der Menschheit in unterschiedliche Segmente von Arbeiterinnen. Mit unterschiedlichem Wert, mit der internationalen Arbeitsaufteilung, die auf Geschlecht, Nationalität, Vermögensstatus und ethnischer Herkunft, Rasse basiert, wird sichergestellt, dass manche ArbeiterInnen dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskräfte zu einem viel zu niedrigen Preis zu verkaufen, um die Akkumulation von Kapital zu gewährleisten. Das heißt, dass Kapitalismus ohne Rassismus und ohne das Patriarchat nicht funktionieren kann. Ja, das ist so hohl, vor allem der letzte Satz. Ich denke, Kapitalismus ist eben die Möglichkeit. Ja. Aber in einem institutionalisierten Staat, wie die Sozialisten sich das momentan vorstellen, da sind die Grenzen komplett undurchdringlich. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Da kommen dann halt nur noch solche Leute nach oben, die halt dann den da herrschenden Vorstellungen entsprechen. Diversität, Diversität, Diversität. Und dann hast du halt als weißer alter Mann hast du gleich 5 Minuspunkte auf der Karte. Hm. Erst wenn wir uns auf die Outcomes, die Ergebnisse und die Prozesse der systematischen Diskriminierung konzentrieren, statt auf einen gemeinsamen Fight, können wir die Solidarität und Vereinigung erzielen. Also es wird auch immer wieder erwähnt, dass eben wer in der Hierarchie der Böse ist, aber dass es natürlich nicht um Hass gegenüber alte weiße Männer geht. Also Solidarität und Vereinigung. Ich krieg da gleich so, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Weiß auch nicht. Vereinigung, was? Aller Menschen oder was? Unter einem Banner? Ja. Oh. Sind die Leute so naiv? Oder lernt man das irgendwo? Braucht man aber auch nicht für Solidarität, ne? Ist man nicht zynisch? Ist Zynismus out? Oder Realismus, ist der out? Ich weiß es nicht. Lernt man das irgendwo? Ich meine, das sieht man jetzt ja sogar im Bildausschnitt. Humboldt-Universität und Institut d'Etudes Politiques in Lyon, ne? Das heißt Humbug-Universität. Ja, das hatte ich auch auf der Zunge eben. Ja, und ich nenne sie Humboldt-Uni. Dafür kenne ich einfach zu viele, die da studiert haben, leider. Und Alexander Humboldt war ja auch ein guter, wollen wir mal nichts Falsches sagen. Ich meine, wenn man schon Wortwitze macht, da muss man schon darauf hinweisen, dass es eine recht senile Ideologie ist, die hier der Dr. Senil vorschlägt. Hast du gerade die Frau Dr. Emilia Senil Roig misgendert? Ja, absichtlich. Ab in die Ecke. Eselshut auf und ab in die Ecke. Auf jeden Fall ist das Interview sehr zu empfehlen, weil, wie gesagt, die Frau eben an so einer Schnittstelle hockt, die wichtig ist, weil es ein Think Tank ist, der in Deutschland Wellen schlagen wird. Also die Pomo-Bubble in Deutschland, die wird dort geschult. Also wenn ihr solche Sachen wie Verräterin und so anschaut, die sind auf Twitter miteinander befreundet. Also da weht der Wind her und der wird immer stärker wehen mit den nächsten Jahren. Ja, verdammte Scheiße. Kinder sollten Schimpfworte benutzen dürfen, sagt unsere Autorin. Vorausgesetzt, sie sind diskriminierungsfrei. Komm du mir nicht in 10 Jahren mit der Verrohung des Tons im Internet oder irgend so einer Scheiße, Mädchen. So viel kann ich schon mal vorweg sagen, aber ich möchte auch ein Stück daraus vortragen. Zeitsprung. Mit deiner Freundin, sie erwartet im Herbst diesen Jahres ihr erstes Kind, spreche ich beim Spazieren über Erziehung, genauer über die Herausforderungen, die wir in der Zukunft wähnen. Darüber, dass wir ab jetzt nachgeahmt werden mit all den fragwürdigen Dingen, die wir tun, Druck oder auch nicht. Ich werde mich ganz schön zusammenreißen müssen, lacht sie, ich fluche ständig und benutze dauernd Schimpfwörter. Ist doch nicht schlimm, entgegne ich gelassen. Ich finde es komisch, erkläre ich weiter, dass Erwachsene fluchen dürfen und Kinder nicht. Außerdem, mein still dementes Hirn ist in Fahrt gekommen. Bei Begriffen, die diskriminieren, passen die meisten nicht so auf. Das ist doch schräg. Total, nickt meine Freundin zustimmend. Tatsächlich denke ich darüber noch eine Weile nach. Ich persönlich finde Schimpfwörter, die ich zu allen Menschen gleichermaßen sagen kann, selbst im Streit nicht besonders schlimm. Mit dieser Ansicht stehe ich ziemlich oft alleine da. Deshalb lohnt es sich, meine Perspektive zu erläutern. Schimpfwörter, die nicht diskriminieren, sind so wundervoll unpersönlich. In erbitterten Streitsituationen ist ein Fick dich, finde ich, deutlich netter als ein sexistisches Du bist mal wieder total hysterisch und überemotional. Ebenfalls besonders fies, eine auf die jeweilige Persönlichkeit des Gegenübers zugeschnittene Abwertung, ausgesprochen in vermeintlich nettem Ton. Verletzend, so sehe ich das ist, wenn Menschen ihre sozialen Machtpositionen ganz selbstverständlich in intimen Momenten ausagieren. Weil, also, da muss ich auch gerade wieder an Frauen denken. Ich weiß nicht, warum so auf die Persönlichkeit des Gegenübers zugeschnittene Abwertung. Ich weiß nicht so genau, was ich damit meint jetzt. Naja, Rassismus im Zweifelsfall. Schimpfwörter knüpfen nicht notwendigerweise an Diskriminierung an. Sobald ein Begriff in die Kategorie Schimpfwort fällt, ist ein Wort böse und darf nicht gesagt werden. Solange etwas freundlich verpackt werden kann, selbst wenn die Verletzung das Ziel ist, selbst wenn strukturelle Benachteiligung in persönlichen Beziehungen reproduziert wird, ist alles in Ordnung. Daraus ergibt sich dann, dass Beleidigungen, die an strukturelle Macht anknüpfen, oftmals sagbar sind, wohingegen Aussagen wie fick dich gar nicht gehen. Und das, obwohl das Ziel, nämlich zu beleidigen, genau das gleiche ist. Das finde ich bemerkenswert. Ich persönlich finde es viel gewaltvoller, wenn strukturelle Gewalt gegen mich verwendet wird. Finde ich einen interessanten Satz. Ich persönlich finde es viel gewaltvoller, wenn strukturelle Gewalt gegen mich verwendet wird. Weil du halt in vielen Dingen strukturelle Gewalt sehen kannst, weil dir das so beigebracht wurde. Andere sehen da das Schicksal oder was auch immer oder ihren Gott oder die Wege des Lao Tse, keine Ahnung. Aber das ist nicht strukturell, das ist dein Kopf, Mädchen. Entschuldigung. Verdammte Scheiße und fick dich gehen für mich persönlich klar. Auch wenn, zumindest sage ich das jetzt, mein Kind es sagt. Mir ist wichtig, dass eine Beleidigung nicht diskriminiert. Meine jüngere Schwester übrigens beschimpft vergleichsweise wenig. Ich halte es nicht für sinnvoll, seinen Kindern irgendwie zu sagen, du darfst deiner Mutter schon mal sagen, fick dich, weil das ist nicht diskriminierend. Also, nee, man kann natürlich scheiße sagen, wenn irgendwas scheiße läuft. Ne? Da habe ich jetzt auch nicht so ein Problem. Da müssen die Eltern halt die Grenze setzen. Aber fick dich oder verdammte Scheiße? Ja gut, verdammte Scheiße wegen mir. Aber fick dich? Fick dich, also wie leck mich. Also das ist mir nicht und das ist mir egal und egal. Ja, ist. Aber trotzdem weiß ich nicht, soll ich das tolerieren, dass meine Kinder das in meiner Umgebung sagen? Warum? Ich meine, ich habe keine Kinder. Nee, wie gesagt, am Ende komme ich dann wieder auf die Verrohung des Umgangs, weil dann halten sie uns wieder einen Vortrag. Das darf man nicht sagen. Ich wollte meiner Kleinen beibringen, Kulturmarxismus zu sagen, aber sie hat dann nur Marxismus gesagt. Ja, eben. Ich wollte es aufnehmen und einspielen. Also das, Sendung. Das ist das Betriebssystem, Abel, denk dran. Ja, aber fick dich, oder er hatte auch eine Beleidigung. Beinhaltet auch eine Beleidigung. Das interessiert mich nicht, weil du bist mir zu doof oder so. Ja, aber das Lustige ist ja, das nimmst du nur wahr, halt, weil das strukturelle Gewalt gegen dich ist. Weißt du? Genau, ja, so funktioniert das ja auch. Wenn kleine Kinder das nur sagen, wenn die Eltern das auch sagen. Ne? Vielleicht das sehen auch, wir hier einfach nur die Folgen einer Generation Erziehung von RTL 2. Aber ich meine, ich bin eh so ein alter Lord. Ja, so ja, aber ist das gut, wenn die sich verschieben? Oder ja, sie sind auch von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Also. Ja, normalerweise sollte Pädagogik ja da eingreifen und da soziale Normen durchsetzen. Und soziale Normen heißt wenig Beleidigung, Kicher. Wenig Normalsprache, normalerweise. Ne? Ja, genau. Aber Kicher, Scheiße kann man ja mal sagen, meine Güte, das finde ich dann auch nicht so. Und dann hat mir letztens ein Kumpel vorgespielt, was sein 13-jähriger oder ist er inzwischen 14-jähriger Sohn an deutschem Hip-Hop hört. Und da wird der alte Mann blass um die Nase. Also. Ich würde meinen Kindern sowas nicht erlauben. Ihr könnt echt froh sein, dass ihr nicht geboren seid, ihr. Undankbares Pack, solange ihr eure Beine unter meinen Tisch streckt. Untereinander und sowas ist ja normal. Aber was nicht normal ist, ist, dass das dann nicht von Erwachsenen gerügt wird. Ja, oder auch, dass vielleicht dann schleicht sich auch ein, dass man bitte die Kinder das auch zu Erwachsenen sagt. Und dann sagen die einem Typ, der ihnen auf dem Gehweg nicht ausweicht, fick dich. Und dann hinterher heißt es, Gewalt gegen Kinder oder was? Ich meine, man kann doch nicht einfach überall an allen Schrauben drehen und dann hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Wie gesagt, Hate Speech eindämmen, aber gleichzeitig Kindern Schimpfwörter erlauben. Ja, ist dann vielleicht auch ein Nachlass der Erziehungsfähigkeit oder so. Dass die Leute es einfach nicht mehr so gut können, ihre Kinder zu erziehen, dass sie auch verzogen wurden. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so. Mama. Zunehmend, ne? Ja, nämlich auch. Und wenn die Kinder dann eigenes Internet haben, dürfen sie aber nicht mehr jedem Fick dich sagen, weil sie dann Besuch von hier, wir hatten es doch letztens erst mit Hate Speech als wie was war das für ein Delikt? Offizialdelikt. Ja, genau. Automatisiert angezeigt. Ja, passend zu dem Thema hören wir jetzt etwas von Konstantin Kuhle, den wir ja schon mal hier hatten. Ah, ich mag ihn. Wer soll eigentlich in Deutschland noch Politik machen, wenn er sich im politischen Diskurs mit solchen Beleidigungen und Schmähungen auseinandersetzt? Ach komm, fick dich, verdammte Scheiße. Haben wir noch gerade gehört, das sind keine Schmähungen, das ist ganz normale Sprache miteinander. Das muss gefördert werden von der Jugendkultur. Wenn ich jetzt gesagt hätte, fick dich, du alter weißer Mann, das wäre strukturell gewesen. Das wäre rassistisch gewesen. Weißer Mann ist nicht strukturell. Oh, dann nehme ich das zurück. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hasskommentare. Und dieses Thema ist ja gerade auf die Agenda der politischen Debatte gerückt, weil Renate Künast, eine Kollegin von mir, eine Bundestagsabgeordnete aus der grünen Fraktion, beleidigt worden ist auf übelste Weise im Internet und sich dagegen zur Wehr setzen wollte vor Gericht. Und das zuständige Gericht hat gesagt, Moment mal, das sind gar keine Beleidigungen. Ja, sondern das Gericht, das hat gesagt, Moment mal, das sind gar keine Beleidigungen, sondern da gibt es einen Kontext, wo es um Kinderfickerei geht und deswegen darf man ein bisschen herbere Sprache benutzen. Darum außerdem wollte sie nicht gegen die Leute vorgehen, sondern sie wollte die Namen der Leute rausklagen. Genau. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Konstantin. Genau. Das musst du als Politikerin hinnehmen. Das, was da geäußert worden ist, das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Es ist überhaupt nicht zu begreifen, warum man diese Grenzüberschreitung auch noch hinnehmen soll. Also erstmal muss man aber sagen, du willst Politik machen, also begreifst du einfach den Zusammenhang nicht. Ne? Aber er will uns für uns Politik machen und uns erklären, wie die Welt funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, ey. Ja, und außerdem, was sind die ganzen... Also was kann daraus werden, wenn es jetzt diesen Anspruch da jetzt wirklich gibt, dass man da immer gucken kann, wer sich jetzt dahinter verbirgt? Ich meine, darüber reden wir ja hier auch schon seit Jahren und die ganzen Leute reden schon seit Jahren darüber, dass ja nicht nur dann irgendwie derjenige, der gegen Renate Künast dann seinen Ärger nicht mehr los wird und dann was weiß ich nicht was macht stattdessen, kann auch keiner sagen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du dann halt, oder uns zum Beispiel, die wir ja auch schon mal auf links unten in die Media gelandet sind für einen Tag, wenn die dann irgendwie gucken können, wer verwirkt sich denn eigentlich dahinter, dann gibt es auch nochmal ganz andere Dimensionen dahinter, wo man sich die ganze Zeit ja über Doxing und sowas aufregt, aber das ist ja dann wahrscheinlich wieder gerechtfertigt. Und oder irgendwelche Feministinnen, die werden dann vielleicht auch mehr gemobbt, wenn die Leute dann irgendwie wissen, wo die dann wohnen oder was weiß ich nicht was oder so und da dann das irgendwie missbrauchen, weil das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwelche tollen Sachen, die man sich ausdenkt, dann schön zurückfeuern gegen die Leute, die sich das ursprünglich ausgedacht haben, um da irgendwie gegen ihre Opposition vorzugehen. Ja, da irgendwelche Namen verlangen und selber irgendwelche Webseiten machen ohne Impressum oder so, ne? Ja. Oder solche Sachen. Aber da sind die sicher dann wieder im Recht. Aber das wird ja wieder überhaupt nicht gesehen. Das ist nur, wird alles so weit runtergebrochen und die wichtigen Aspekte halt überhaupt gar nicht beachtet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Herr Kuhle das selber sich nicht angeguckt hat. Das würde ich mal von ausgehen. Ob er das auch irgendwie nicht wichtig genug findet oder so, in welchem Zusammenhang das geschehen ist, aber ich gehe mal eher davon aus, dass er das auch nur irgendwo in den Medien gelesen hat, so wie sämtliche Leute, und es wird ja alles nicht nachgeprüft, und das muss man ja leider machen, gerade in diesen ganzen Hate Speech Geschichten und so, die Trefferquote von solchen Leuten, die irgendwelche Gesetzänderungen fordern, ist miserabel, und da komme ich auch mal wieder an mit unserem Dauerthema Gamergate, ne? Also alleine da, wie einfach das dann den ganzen Leuten gefallen ist, um in etlichen Büchern und etlichen Papieren, die bei der EU liegen oder was weiß ich nicht, was für ein Kram, da irgendwelche Dinge zu behaupten oder diese ganze Ausstellung da, Alt-Right-Komplex, in die ihr euch angeguckt habt und so, ne, wo da ein Gamergate-Kram da irgendwie mit drin ist oder so. Weil das alles vollkommen ungerechtfertigt. Und das sind dann die Leute, die sich umdrehen und sagen so, ja, hier ist alles so gefährlich und wir müssen jetzt hier unbedingt irgendwie die Gesetze ändern, damit wir da es irgendwie leichter haben, gegen irgendwelche Leute vorzugehen, die emotionale Reaktionen zu dem Humbug haben, den wir hier erzählen oder so, das ablehnen oder irgendwas oder den Islam oder was weiß ich nicht was. Es gibt tausend Gründe. Jeder hat einen Grund. Jeder hat einen Grund, jeder hat Sachen, über die er sich aufregt und das führt einfach zu nichts. Da müssen wir mal mehr, die Anonymität im Internet ist was Gutes. Und jeder, der mir irgendwie erzählt, das wäre schlecht, weil die Leute da irgendwas sagen, was beleidigend ist, soll sich verziehen. Also ist niemand, der was macht, was der Freiheit dienlich ist. Also tut mir leid. Muss es schon zur Sache gehen. Und es ist ja ganz schön viel möglich, was man in Deutschland sagen kann. Soldaten sind Mörder, alle Politiker sind Volksverräter, alle Abtreibungsärzte sind Kindermörder. Alles Äußerungen, die man, weil sie einen Bezug zu einem bestimmten Thema haben, in der Öffentlichkeit machen kann. Damit kann man Leute darstellen in einer Weise, in der die eigene Meinung besonders pointiert und besonders auch über die andere Meinung sich erhebend dargestellt wird. All das ist in Deutschland möglich und es geht bei der Diskussion um sogenannte Hasskommentare nicht darum, irgendwas davon zu verbieten oder dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge in der öffentlichen Meinungsäußerung nicht mehr erlaubt sind. Es geht darum, das zu verbieten. Ganz einfach. Warum soll ich sonst darüber reden überhaupt die ganze Zeit? Kritik zu verbieten an verschiedenen Dingen. Darum geht es dann genau. Oder halt eben im übertragenen Sinne halt so großen Druck aufzubauen, dass es sich die Leute halt alle fünfmal überlegen. Ne? Also, das ist ja gerade. Es ist ja dann quasi verboten, ne? Die Menschen einschüchtern. Ja. Darum geht's. Also, Menschen einschüchtern, damit sie ihre Fresse halten. Ja, genau. Der blöde sehr liberal. Also. Dass in bestimmten Konstellationen eine Schwelle überschritten wird, hin zu einer. In bestimmten, weil ja alles in Deutschland mit der Meinungsfreiheit klar geregelt ist, wie wir immer wieder hören. Strafbaren Beleidigung. Und das ist das Problem, was am Ende nicht mehr hinnehmbar ist. Und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn Politikerinnen und Politiker im öffentlichen Raum in besonderer Weise angegangen werden. Wer das nicht abkann, der ist in der Politik falsch. Es ist sogar wichtig für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass im öffentlichen Raum Meinungen aufeinanderprallen, solange es Meinungsäußerungen sind. Und wir können ja gemeinsam mal schauen, wie es mit den einzelnen Äußerungen so ist, die Renate Künast sich da durchlesen musste im Internet. Ich bin ja noch bereit, bei der Äußerung krank im Kopf zu sagen, also da habe ich mir schon wesentlich Schlimmeres angehört. Durchlesen musste im Internet. Krank, die musste krank, sich die durchlesen. Vor allem krank im Kopf ist jetzt nicht eine, krank im Kopf kannst du bei einem Politiker sagen. Also bei einer Person des öffentlichen Lebens, das ist keine Beleidigung. Krank im Kopf, ja, ich stimme mit deiner Politik nicht überein, verklausuliert, krank im Kopf, ja, easy. Ja, was sagt Menschen? Er ja auch gerade. Also, und ich glaube auch nicht, dass die Königin das unbedingt lesen musste, weil ich glaube, die haben sich das eher zurecht rausgesucht, speziell. Ja, eben. Und ich denke mal, die werden das auch farben, die werden das auch da farben gegangen sein, ne? Bei der Sache halt um diese Kindergeschichte, weil sie wahrscheinlich gewusst haben, dass da ein paar saftige Sachen mit beistehen. Also gehe ich mal fest davon aus. Absolut unmöglich, ja. Ja. Ja, und auch da, ich meine, wo ist denn da der Sachbezug? Kann man auch sagen. Und den Sachbezug haben sie ja nun mal gesehen. Der ist ja auch nicht so klar wie bei dem Soldatenbeispiel oder bei dem Abtreibungsarztbeispiel. Ist der auch nicht so klar, schon bei dem Ding. Ne? Und da sagt er ja auch, ja, das ist ja im Prinzip, ist das ja, muss man halt aushalten. So, ja, ist auch so. Und diese anderen Sachen, die sie dann im Zusammenhang gesagt haben, sind vielleicht emotionale Äußerungen. Kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt eine Meinung im eigentlichen Sinne ist, aber. Trotzdem bleibt halt immer noch die Frage, warum müssen wir den Leuten das verbieten, sich irgendwie in emotionaler Weise zu äußern zu irgendwelchen Dingen, die sie aufregen? Weil warum ist uns damit geholfen? Also damit ist uns nicht geholfen. Und das ist auch keine Gewalt, wie hier die. Na, ja, das sowieso. Also muss sich das auch nicht gefallen lassen, sie kann ja dagegen klagen, ne? Also ich meine, was ja rausgeklagt werden sollte, war ja die Adresse. Und das ist ja dann die Frage, ob das Vergehen denn schlimm genug ist, um sowas zu rechtfertigen. Ja, aber das andere schließt sich ja daran an. Ne? Also ich meine, wenn die das jetzt nicht geben, weil sie sagen, das ist... Das heißt aber auch, dass er sich das nicht gefallen lassen muss, prinzipiell jedenfalls nicht, sondern kann er schon gegen vorgehen. Aber scheitert dann eben an einem bestimmten Punkt wegen höherem Recht, ganz einfach, ne? So ich das. Art an der Grenze, aber muss man wohl durch als Politiker sich sowas anhören und wahrscheinlich entwickelt sich unser öffentlicher Diskurs auch in eine Richtung, wo solche Skandalisierungen einfach dazugehören. Okay, aber bei den Bezeichnungen als Drecksfotze und als Stück Scheiße, da muss ich sagen, kann es überhaupt keine Diskussion darüber geben, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Da hat das Landgericht Berlin wirklich es sich zu einfach gemacht und ist zu einem Ergebnis gekommen, von dem ich nur hoffen kann, dass es in der Beschwerdeinstanz korrigiert wird. Denn ja, es ist aber gar nicht das Ergebnis gewesen eben, ne? Ja, also. Ja, aber auch bei diesen Sachen, ne? Ich meine, dass das eine Geschmacklosigkeit ist, dass man sowas nicht hören möchte, ist klar. Aber auf der anderen Seite, was tut das jetzt? Und das ist halt eben das, wo die Leute dann irgendwie kommen mit, ja, es ist Gewalt oder so. Nee, es ist keine Gewalt. Es ist eine emotionale Aussage. Es ist vielleicht auch keine Meinung. Aber es ist eine emotionale Aussage, die irgendwo... irgendwo einen Auslöser natürlich hatte. Und dann kann man sich jetzt auch dann fragen, ob der Auslöser einem reichte, weil das ist eine persönliche Einschätzung dann, weil es gibt bei allen Leuten irgendwelche Sachen, die sie aufregen. Und wir leben in dieser, ich meine, dieser linke Bereich ist so überemotionalisiert, mehr als irgendwelche christlichen Fundamentalisten mit den Beispielen, die er da vorhin hatte, wo man es früher mal dachte, dass die irgendwie so schlimm drauf sind. Ne? Das ist überhaupt ein Furz dagegen, wie die sich aufregen über die Layouts von Spielzeugläden und was wir eben schon hatten, Temperaturen in Bürogebäuden und dass angeblich die ganzen Treppen aus Glas sind bei Axel Springer wohl nur, aber glaube ich, ansonsten wohl nirgends. Ja, aber wir haben die so diffizile Regeln, dass andere Leute auch nur bei sehr großer Bereitschaft sich dran halten können. Ja. Und die Bereitschaft ist wahrscheinlich da in der Regel. Ja, und es gibt halt immer irgendwelche Sachen und ich willige das diesen Leuten auch zu, dass sie sich irgendwie den Weltraumaffen angucken und dann sagen, hier die Drecksfotzen, die sagen irgendwas, was mir überhaupt nicht gefällt oder so. Das sollen die ruhig machen, ne, meinetwegen. Ja. Also es ist mir lieber, als wenn sie mich wirklich verleumden, wenn sie irgendwas behaupten, was nicht stimmt oder so über unsere Ansichten hier oder was weiß ich nicht was. Ne? Genau, irgendwelche Telegram-Gruppen gründen oder so. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Am Ende. Ja, die sollen herkommen, die Hater, wenn sie sich trauen. An Schauerberg. 88 hast du nicht gesehen. Ja, na, also, ja. A, ist es gar keine Kritik, weil kein Sachbezug vorliegt. Und was soll denn... Ja, den hat das Gericht ja schon gesehen, den Sachbezug halt insofern, dass halt diese Beleidigungen gewesen sind wegen der Sache. Na, also, na gut, der Mann ist Jurist. Will ihm nicht immer zu. Ja, so. Er hätte vielleicht den Artikel vom Fischer lesen sollen, bevor er das Video macht. Ja, in so vielen Dingen sollte er vielleicht mal mehr vom Fischer lesen, aber ich glaube auch beim Fischer war das dann nicht so richtig beleuchtet. Ne? Also, ja. Denn bitte an Drecksfotze überspitzt sein? Was ist denn ein Minus zu Drecksfotze? Was sind denn die 80%, 70%, 60% dieser Beleidigung, die noch okay sind? Einfach nur Fotze, keine Ahnung. Also. Ja, oder wenn man jemanden nur du Drecks nennt. Hey, du Drecks, das höre ich oft. Und die vielleicht auch noch einen Sachbezug haben. Wer soll eigentlich in Deutschland noch Politik machen? Wer soll eigentlich Kommunalpolitik machen als Ehrenamtler, wenn er sich im politischen Diskurs mit solchen Beleidigungen und Schmähungen auseinandersetzen muss? Deswegen ist es wichtig, dass diese Entscheidung in der nächsten Instanz... Muss er ja nicht. Das ist das Gute bei Online-Gewalt. Man muss das ja gar nicht wahrnehmen. Ja, eben, das ist so schlimm, das muss man noch nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich mich schon alleine erinnere, halt an Parteikollegen von Herrn Kuhle und mir, hier den ehemaligen Generalsekretär und jetzigen ist im Stadtrat von Hannover, Patrick Döring, der hatte sich ja mal kritisch über diese Gendersprache in Hannover geäußert und was da alles unter diesen Beiträgen dazu von der Hannoverschen Allgemeinen und so gestanden hat an Kommentaren, das hatte ich ja damals auch erzählt, als das aktuell war. Das war auch, fand ich auch alles ganz schön krass. Und das war nicht irgendwie die bösen Rechten oder so, die da geschrieben haben, sondern das waren die Leute, die wahrscheinlich mit Frau Kühnerst übereinstimmen würden. Würde ich jetzt mal. Ja, absolut, die andere Seite ist auch krass, finde ich auch. In vielen Dingen, ne? So, und ja, aber das ist halt dann der alte weiße Mann so, ne? Ist ja dann. Ja, egal, da war ein Misogynie-Vorwurf oder Homophobie und Transphobie und tralala und ja, ist alles nur ja unterstellt halt, ne? Das ist auch irgendwie korrigiert. Und mit Blick auf uns als Gesetzgeber gibt es auch einiges, was wir tun können. Ich habe ein großes Problem damit, dass man sich einfach einen Fake-Account macht und dann sagt man einfach schlimme Dinge, die strafbar sind über jemanden und dann kann man nie dafür belangt werden. Es muss. Ja, das ist ja auch was anderes. Das ist ja schon wieder ganz was anderes, als irgendwelche emotionalen Sachen rauszuhauen, weil man irgendwas gelesen hat, was einem nicht gefällt. Das ist komplett was anderes. Weil ich meine, wenn ich irgendwo lese, die Kühnerst ist ein Dreckswurzel, dann sagt mir das erstmal gar nichts. Da ändert das auch nicht meine Meinung über diese Person. Das macht überhaupt nichts mit mir. Mr. Strawman. Ja, aber wenn ich irgendwo jemanden habe, der sich als mich ausgibt oder irgend sowas oder als irgendjemand und dann irgendwelche Dinge da irgendwie schreibt, die dann dazu führen, dass irgendwelche Leute meinen, dass halt irgendwelche Tatsachen irgendwie sind, die aber nicht so sind, dann ist das eine schlimme Sache. Und dann ist es auch rechtlich ganz was anderes. Und dann habe ich da auch eine ganz andere Einschätzung dazu, als dazu, was irgendwelche Leute an Beleidigungen, weil sie sich über Dinge aufregen, irgendwie raushauen. Also, ist ganz was anderes. Einfacher möglich sein, herauszufinden, wer hinter Straftaten steckt, ob in der analogen Welt oder in der digitalen Welt. Das hat mit NetzDG, mit Klarnamenpflicht und mit Vorratsdatenspeicherung nichts zu tun. Sowas gibt es im Urheberrecht längst. Das sollten wir auch. Ja, das Urheberrecht wird auch ständig ausgenutzt. Und das auch schon ewig. Also das ist ja auch überhaupt nichts Neues, dass man irgendwie probiert. Ich erinnere mich dann nur an diese ganzen Auseinandersetzungen, als YouTube ganz neu war zwischen den Kreationisten, die dann irgendwelche Videos gemacht haben, wo sie irgendwie behauptet haben, hier und da und Noahs Flut und so ein Kram. Und dann haben irgendwelche Leute dann aus dem Atheistischen da darauf geantwortet und halt eben die Ausschnitte benutzt, um die zu kritisieren. Und dann gab es direkt irgendwelche Urheberrechtsstrikes. So, das war das erste Ding, was es irgendwie gab. Und später dann, ein paar Jahre später, war es dann mit den Feministen, die sich darüber aufgeregt haben, dass man ihre Videos genommen hat und irgendwas daran kritisiert hat und so. Und sind dann mit Urheberrechtsstrikes angekommen. Und dazwischen und danach und überhaupt gab es sicherlich noch ganz viele Sachen, von denen ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Und das machen alle, andauernd passiert das. Und es ist auch überhaupt nicht gut. Und dazu sagen so, na hier läuft das ja prima. Und dann wird das ja bestimmt bei diesem ganzen richtig komplett politischen Bereich, wird das ja bestimmt überhaupt gar kein Problem sein, weil wir haben das ja schon so. Also nee, tut mir leid. Auch anwenden beim Schutz der Persönlichkeitsrechte, ist doch keinem zu erklären, dass ich jemanden dafür abmahnen kann, wenn er mit einem Pseudonym ein Video teilt, in dem von mir produziertes, urheberrechtlich geschütztes Material vorkommt. Aber wenn er mich mit dem Tod bedroht, dann kann ich ihn nicht abmahnen. Das ist absurd. Ja, Leute unter Pseudonym, nicht richtig, ne? Leute unter Pseudonym, die seine Videos teilen. Gibt's sowas überhaupt? Naja, also. Todesdrohung hatten wir auch schon. Also, ja. Hier, so. Ja, aber es ist doch auch wieder ein Strohmann, weil natürlich kann man eine Todesdrohung anzeigen und natürlich kann die verfolgt werden. Gab es ja auch nicht eine Todesdrohung gegen Frau Künast, so. Das wäre vielleicht dann auch anders ausgegangen vor Gericht. Ja, gab es sicherlich vielleicht auch irgendwann, aber also gehe ich mal von aus. Weil ja, wurde jetzt aber in dem Fall nicht berichtet halt von dem Gerichtsurteil, ne? Da spielt es da keine Rolle, meine ich. Ja, aber das ist ja auch nicht das, wo sie jetzt mit dieser Sache halt drauf hinaus wollen, ne? Und das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Also ich lasse mir diesen Sprung auf jeden Fall, den finde ich furchtbar. Diesen Sprung von irgendwelche Leute regen sich drüber auf und schreiben dann irgendwelchen Kram, der niemanden von irgendwas überzeugt, der überhaupt gar keinen Einfluss hat. Höchstens vielleicht, dass die Leute sich mal Luft machen konnten und dann wieder glücklich sind oder so. Und, ja, das ist ja sowieso nicht in Wirklichkeit. Und da meinen wir dann irgendwie, dass der Staat dann irgendwie losrennen muss jetzt, weil die Persönlichkeitsrechte der Leute dann irgendwie da gefährdet sind. Das ist doch Humbug. Also tut mir leid. Das ist doch völliger Humbug und total überzogen. Da braucht kein Mensch, soll damit irgendwelche Zeit verschwenden, während richtige Dinge passieren, wie diese anderen Sachen, die er aufgezählt hat, mit, dass sich die Leute als irgendwie ausgeben oder so. Komplett was anderes. Ja, und da er das mit dem Urheberrecht auch noch erwähnt hat, ja, ich meine, das muss man sich gefallen lassen, wenn man das rausträgt, ja, und das so macht wie wir hier. Wir schauen uns das an und wir kommentieren das, ja, und wir geben das nicht einfach irgendwie wieder und schalten Werbung oder sowas. Die Frage nach dem Sinn und Zweck dabei. Das ist leider so. Ja, und das mit den Todesdrohungen, ja, ich meine, das machen wir ja nicht. Also haben wir da zumindest kein Problem. Na, sowas aber auch. Da sollten wir dringend was machen. Aber was wir auch machen müssen als Politik, ist dafür sorgen, dass eine klare Grenze gezeichnet wird, denen, die meinen, unter dem Deckmantel der Grundrechte andere erniedrigen und herabwürdigen zu können, damit unser politischer Diskurs in Deutschland geprägt ist von harter Auseinandersetzung, aber auch von Respekt. Was ist denn, wenn ich auf die Straße zu Herrn Kühlers gehe und sage, Drecksfotze, man nimmt mich einer fest oder was? Ja, so vielleicht Witz, schon eher. Sowas. Also ich meine, sowas hat ja auch schon wieder eine ganz andere Dimension, weil das kann ja dann auch irgendwie sein, halt eben, dass das dann als richtige Bedrohung halt verstanden wird. Ja, oder persönlich dann vor Ort und, ist. Ja, ne, weil das weiß ja dann auch keiner, was dann irgendwie passiert oder so. Und also ich habe ja auch schon so einige Stunden auf der Straße verbracht bei irgendwelchen Infoständen und so ein Kram. Und teilweise hat man da halt auch schon wirklich ernste Situation irgendwie. Ich bin da auch sogar schon mal umgeschubst worden, wahrscheinlich im Gegensatz zu Frau Künast oder so, von einem Typen, der irgendwie gerufen hat, ich wähle NPD. Ist mir auch schon mal passiert. Und da brauchen wir überhaupt uns gar nicht drüber zu unterhalten. Das ist keine Bagatelle. Ja, du, da bist du aber auch fest wegen des Bedrohungspotenzials und nicht wegen der Äußerung, denke ich mal, dass die dann wirklich keine Rolle spielen wird. Oder? Ja, das kann zwar trotzdem natürlich sein, dass das eine Rolle dann irgendwie spielt, aber wenn wir jetzt auch darüber reden, weil er redet ja auch von Dingen, die sein sollten oder so, deswegen finde ich es auch durchaus richtig, das dann halt auch aus der Warte dann zu sehen, wie wir die Welt jetzt haben wollen und nicht so unbedingt, wie sie ist. Und da sage ich halt ganz klar, dass ich das nicht haben will, dass sich die Leute damit mit beschäftigen, was irgendwelche Leute ins Internet schreiben, an emotionalen Dingen, die, wie gesagt, niemanden, wer ändert seine Meinung, weil er irgendwo gelesen hat, irgendwelche Leute wären doof. Wer macht das? Das ist kein Mensch. Ne, also, das ist ja auch nicht groß, was, wenn das jetzt gelöscht wird, das sieht doch eh nach kein Mensch mehr nach einer Weile. Guckt, das möchte ich mal sehen, ja, so, eben. Also, Water under the bridge. Also ich meine, das Einzige, was ist ein Image-Schaden für Frau Künast, sind die Sachen, die sie selber gesagt hat. Die sind da als Image-Schaden. Aber doch nicht irgendwelche emotionalen Beleidigungen von irgendwelchen Leuten im Internet. Im Leben nicht. Ja, und hier der Richterbund ist auch auf der Schiene, dass man mehr machen muss wegen Hasskommentaren. Das ist doch auch so eine Art Blockwarte. Wir passen aufeinander auf, Gesellschaft. Das finde ich auch grundsätzlich gar nicht gut. Ja, und auch in diesem, ich meine, das soll ja dann gerade, also das, was am Netz.dg ja auch kritisiert wurde, ist ja dieses, dass sich der Staat da halt eben nicht reinhängt, sondern dass irgendwelche Leute halt entscheiden sollen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt eben auch, was soll der Staat da Ressourcen reinstecken? In irgendwelches Gebrabbel im Internet. Ja. Das können die Leute selber regeln. Die können sich selber entscheiden, ob sie das angemessen oder unangemessen finden, wenn Leute irgendwelche Beleidigungen schreiben oder so. Dann können wir ihre Konflikte alleine regeln. Gegen Person des öffentlichen Lebens. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Künast muss sich auch nicht abgeben mit den Leuten. Da habe ich da stark das Bedürfnis, irgendwie so Sachen zu regeln, alles zu regeln. Das ist halt auch an anderer Stelle klar, wenn jetzt jemand wirklich jetzt jemand, mit dem man auch Umgang haben muss irgendwie, ne? Also irgendwelches Mobbing-Zeug an Schule, Universität, Arbeitsplatz oder so, also mit Leuten, wo ich wirklich Umgang da auch pflegen muss oder so. Das ist halt auch wieder was anderes, wenn es da irgendwelche Beleidigungen gibt oder so. Aber irgendwelche random Leute im Internet, wo, na, also wirklich, ich sehe da keinen Punkt, der das irgendwie rechtfertigt, da jetzt irgendwie drauf loszugehen oder so. Ich finde, es ist nur schädlich auch für das Empfinden der Leute, dass sie dann irgendwie, weil wenn sich das wirklich mal einen anguckt, was da jetzt geschehen ist, was die Künast halt eben gesagt hat und sich dann irgendwie denkt so, ja, und wir stellen uns jetzt alle dahin und sagen so, das darf dann aber nicht sein, dass man sich darüber aufregt oder so, das gibt den Leuten ja auch wieder Potenzial zum Nachdenken, so, ne, warum ist das jetzt irgendwie hier in Ordnung, ne, und wie wollt ihr hier schützen? Und warum und so, ne? Also das setzt da wieder alle möglichen anderen. Und dann regen sie sich aber wieder drauf, wenn die Leute irgendwelche Verschwörungstheorien haben oder so. Oder meinen, dass irgendwelche Pizzerien irgendwelche Fronts für irgendwelche Pädophilenringe sind, die mit der Politik vernetzt sind oder irgendwelchen Kram. So nach dem Motto, wie kommt man denn darauf? Ja. Ja, okay, so viel dazu. Nun, meine Damen und Herren, der vorläufige Höhepunkt des heutigen Abends. Hektisch wischt sie mit ihrem Daumen über das Display. Die Bewegung ist langsam, doch ihr Blick nervös. Sie weiß, sie wird finden, was sie sucht, wenn sie die Social-Media-Beiträge nur lange genug durchforstet. Sie findet jeden Tag etwas und auch heute wird sich irgendwo ein Facebook-Post verstecken, eine Instagram-Story oder ein kleiner Tweet, den sie für die VerfasserIn maximal nachteilig auslegen kann. Und da ist er. Ein flapsig formulierter Tweet von einer weißen Person, die auf antirassistisch macht, aber in Wirklichkeit voll die Kartoffel ist. Dieser eine von ihr verfasste Satz ist so problematisch, dass sie gleich mehrere Dinge ankreiden kann. Ein richtiges Filetstück, das sie an ihren Pranger hängen kann. Aufgeregt leckt sie sich über die Lippen. Dann fängt sie an, schnell zu tippen und zieht schließlich, endlich, die Rassismuskeule. So ungefähr kommen schwarze Menschen und Personen of Color, die Rassismus oder Antisemitismus kritisieren, in der Fantasie der sogenannten PolitikkritikerInnen daher. Also wir können mit Fug und Recht behaupten, Senpai noticed us. Hengami Yagobifara hat festgestellt, es gibt Kritiker der Identitätspolitik. Aber es sind alles Rassisten. Es wird noch besser, die Projektion ist so wunderbar. Identitätspolitik-Kritik. Das ist ein Textgenre zum Generieren von Aufmerksamkeit für AutorInnen, die unbedingt mal einen Shitstorm auslösen wollen, aber nichts zu sagen haben. Weswegen sie den Klassiker ausgraben, Sprechverbote, Zensur, Umerziehung, durchgepeitscht von ein paar FeministInnen und AntirassistInnen im Internet. Abgeguckt haben die KritikerInnen sich das von den Rechten, aber sie sprechen wie Linke, denn sie sind schließlich keine Nazis. Uiuiui. Sowas aber auch. Soll es ja geben, solche Leute. Ja. Und mal ziehen sie auch dieses Ding von wegen, ja, es bedeutet doch einfach nur, dass man Rücksicht nimmt auf die Leute. Identitätspolitik-Kritik gibt es bereits seit den 1990ern. Nur erfährt sie eine Renaissance, es ist schließlich Sommerloch. Und manche haben die Hoffnung, durch einen provokanten, wenn auch lauwarmen und repetitiven Text auch mal populär zu sein. Abgesehen von der Qualität dieser Texte, Engabe! Wenn man im fucking Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen. Isst die lieber. Die Qualität der Texte, Engabe, oh Mann. Ist darin die übliche Dämonisierung von schwarzen und Off-Color-Personen auffällig? Nein, nur von den Identitätspolitik-Menschen. So funktioniert Hengames Gehirn nicht. Sie werden als rach- und streitsüchtige, destruktive Menschen gezeichnet, die den ganzen Tag nur darauf warten, andere für ihr problematisches Verhalten zu maßregeln. Ja, wie kommt man sonst drauf, bei Reconquista Internet mitzumachen oder Hashtag Campusrassismus oder so? Wie kommt man sonst da drauf? Also ich würde ja Identitätspolitiker als Rassenkriegsadvokaten benennen. Als würde es Spaß machen, weiße Leute für ihren Rassismus oder Antisemitismus zu kritisieren. Als kostet diese Erklärarbeit nicht sehr viel Zeit und Energie. Ja? Hm? Ja? Als verlieren Leute, die diese Kritik formulieren, nicht am laufenden Band Freundinnenschaften, Beziehungen, Jobs und Wohnraum, weil ihr Gegenüber so fragil ist, um anders als mit Abwehr zu reagieren. Ey, was kostet die Wohnung, du Scheißkartoffel? Entschuldigung, ich glaube nicht, dass ich sie als Mieter möchte. Scheißdiskriminierung, Alter. Wie gut diese Dämonisierung bei mehrheitlich weißen bürgerlichen LeserInnen ankommt, ist erwartbar. Denn sich auf dem Rücken von schwarzen Menschen und POC zu erhöhen, hat Tradition. Gäbe es wirklich Sprechverbote, würden wir nicht jede Woche solch mediokren Texte zu lesen bekommen. Die Frage ist also nicht, wer sich worüber äußern darf, sondern welche Meinungen als relevant erachtet werden. Jemandem zu widersprechen oder zu sagen, seine Meinung sei uninteressant, ist noch lange keine Zensur. Wenn ich mal ein Kino baue, stelle ich Hänger mir ein, weil einen besseren Projektor kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Also, das unglaublicher Text. Und danke, dass du uns dein Gesicht zeigst. Immer wieder danke. Du bist wunderbar. Ja, hier war auch noch was zum Thema Meinungsfreiheit. Und zwar ist das von dem Christian Bangel von Zeit Online. Den Herr Bangel, den habe ich auch schon mal getroffen im richtigen Leben. Der hat mich sogar zitiert in einem Artikel, den er mal geschrieben hat. Das, was er zitiert hat, habe ich auch gesagt. Aber er hat sich natürlich wieder nur so einen Halbsatz rausgesucht von, ich glaube, einem fast 20-minütigen Gespräch, was wir geführt haben. Cool. Und ja, der ihm natürlich da irgendwie ins Bild gepasst hat. Und ja, der ist auf jeden Fall schon seit einer Weile halt bei Zeit Online. Und hier hat er jetzt so einen Artikel geschrieben, es geht um Meinungsfreiheit und dass natürlich die Rechten meinen, die Meinungsfreiheit wäre in Gefahr und vor allen Dingen die Rechten im Osten, und er vergleicht das jetzt hier halt eben im Osten und dann sagt er hier irgendwie, dass ja im Osten eigentlich die Rechten das Problem sind und dass die ja nur die Meinungsfreiheit gefährden und ansonsten politische Korrektheit ist ja auch nur ist ja nur Rücksicht nehmen und so. Da haben wir es nämlich wieder. Ne? Also da darf man sich hat ja nicht drüber Beispiel aufregen. Gebracht, wie Rechte im Osten die Meinungsfreiheit gefährden? Ja, einige halt, dass sich die Migranten da nicht frei bewegen können und so. Und das gefährdet dann die Meinungsfreiheit. Ach so, also gegen Ausländer gerichtet, nicht politisch jetzt. So gegen Linke, so in Leipzig. Oder ja, so. Gegen die vielleicht auch, aber auf jeden Fall gegen Migranten. Ja, also im Prinzip... also die Meinungsfreiheit ist nicht gefährdet, aber die Meinungsfreiheit ist natürlich total gefährdet. Aber das liegt alles nur daran, was politisch, also auf welcher politischen Seite man steht. Das ist im Prinzip die, das, was man daraus lesen kann. Sehr gut. YouTube's War on History. YouTube's aggressive moves against hate speech are hitting genuine high-quality educational content in the crossfire by removing monetization opportunities. Ja. Hier hat's mal wieder halt einen Channel getroffen, wo es halt, wo einfach nur Historiker sich die Arbeit machen, Bildungsvideos zu erstellen und dann halt der komplette Channel demonetarisiert worden ist. Und das sind halt die Konsequenzen von ganze Zeit Druck machen in den Medien und in der Politik auf soziale Netzwerke, dass Hate Speech entfernt werden muss. Also, ja, der Damsch hatte das doch so beschrieben, dass sie das irgendwie so auf eine Art internationales Minimum eindampfen. Das heißt, Schwulkritik sozusagen ist wieder erlaubt, weil das international eben auch in vielen Ländern irgendwie nicht verboten ist oder so. Also solche Dinge. Da sehen wir wahrscheinlich komische Entwicklungen dann demnächst. Ja, dass es einerseits länderspezifisch unterschiedlich ist, ist klar. Dann hat man immer die Problematik mit den Filtern. Ist das jetzt jugendfrei oder ist es nicht jugendfrei? Kann man das embedden, kann man das nicht embedden? Das spielt sehr oft eine Rolle bei diesen ganzen Sachen. Und was ich auch erwähnen will, wenn irgendwelche Leute als Historiker historische Themen auf YouTube besprechen, wie das ja hier in dem Kontext beispielsweise dargestellt wird, oder irgendwelche Universitätsprofessoren ihre Vorlesungen kostenlos online stellen oder sowas, dann wird das so gekappt in der Monetarisierung. Allerdings die gleichen Videos, die gleichen Themen behandeln, die halt von den YouTube-Partnerfirmen wie dem History Channel beispielsweise dargestellt werden, die betrifft das nicht. Ja, deswegen weiß ich, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach, trifft das weniger diesen kulturellen Filter, ist es politisch korrekt oder nicht, sondern es geht eher darum, dass die Angebote von den kommerziellen Anbietern favorisiert werden sollen und alle anderen sollen, dass du sozusagen und damit werden, auch dass weniger Motivation haben, das kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weniger Wettbewerb. Also. Gerade bei den Universitätsprofessoren, da hake ich besonders ein, weil da diese politische Sache einfach nicht den Kern trifft. Ja? Da geht es um die Hashtags und um die Tags, um die Themen, die da behandelt werden. Und wenn es dazu halt ein Video vom History Channel gibt, dann kann es sein, dass die Konkurrenz halt irgendwie verschwindet. Aber sehr das ist schade. Ja. Und das ist aber nicht bei allen Sachen sinnvoll. Also Gender-Studierte oder so, wenn die dann ihr Zeug verbreiten und alles andere dann gebannt wird, dann ist das vielleicht nicht so eine tolle Entwicklung, was denn da steht. Das ist nicht unbedingt irgendwie die Wahrheit, meiner Meinung nach. Ja. Apropos Bannen. Across multiple topics and conditions, women were consistently more supportive of censorship than men. The one exception was for a text that argued that women evolved to be better leaders than men. For this passage, women were equally as non-supportive of censorship as men. Also Frauen, wenn sie hören, dass sie bessere Anführer sind, wollen sie den Text nicht zensieren, ansonsten sind sie wesentlich öfters auf der Seite der Zensur. Wenn es darum geht, dass man eben Frauen befragt. Ja. Studiengröße N559, da muss man jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Der Artikel bei ResearchGate heißt The Ideology of Censorship, aber was halt interessant ist, dass halt Frauen generell lieber zensieren. Also, sehr interessant. Ja, komisch, dass es keine überrascht war. Ja, weil Frauen verwenden ja auch eher psychologische Kriegsführung, um sich zu wehren, sagen verletzende Sachen, ja, sich nicht. Ja. Und dann ist es natürlich klar, dass sie in Worte natürlich mehr reininterpretieren und dann da mehr Handlungsspielraum für, ja, Verhaltensregeln. Eigene Machtausübung, sag's ruhig. Ja, genau, Machtausübung. Ja, und hier haben wir New York, weltoffen und multikulturell, wie es ist. Hat man dort jetzt verboten, Menschen illegale Einwanderer zu nennen oder illegale? Wenn man das aus Hass tut. Also wenn du sagst, man müsste sich wirklich mehr um die illegalen Einwanderer kümmern, damit die irgendwie denen es besser geht, darfst du das sagen, auch wenn man dich dann wahrscheinlich schief angucken wird. Aber du darfst halt nicht mehr sagen im Sinne von die illegalen Einwanderer, die sind für unsere... Hast du die alle? Ja, was weiß ich. und das kann bis zu 250.000 Euro kosten, wenn du das in New York machst. Was ich besonders lustig finde, ist, also lustig, ja, Anführungszeichen, dass man auch nicht mehr drohen darf. Also man darf nicht drohen, ich gehe zur Einwanderungsbehörde, du illegaler Einwanderer. Das ist auch schon ein Hassverbrechen. Also man darf jemandem, der illegal sich in dem Land aufhält, nicht damit drohen, diese Illegalität bei den zuständigen Behörden anzuzeigen. Sonst zahlt man im Zweifelsfall bis 250.000 Euro. Wobei ich es auch schwierig finde, im amerikanischen Rechtssystem jemandem nachzuweisen, dass er das aus Hass gesagt hat. Naja, warten wir es mal ab, wie... Es ist überhaupt schwer nachzuweisen, warum jemand was gesagt hat, oder? Man könnte natürlich so kleine Gehirnparasiten züchten, die das mit Farb irgendwie wechseln. Ja. Ich weiß es nicht, nee, aber ich finde es halt, das ist typisch mal wieder für die Symbolpolitik des 21. Jahrhunderts. Ändert gar nichts, hat einen Verwaltungsaufwand ohne Ende und die Schneeflöckchen denken wieder, sie sind dem Paradies einen Schritt näher gekommen. Ja, das kann man vielleicht auch als Pandora-Box bezeichnen oder so, diese Art der Verurteilung aufgrund von Hass oder so, vermeintlich, weil das ja immer nur eine Vermutung ist für die Leute. Finde ich eine komische Grenze, eine wichtige eigentlich. Ja. Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk informiert uns. Und zwar darüber, dass Islamisten keine Muslime sind. Früher nannte man sie Moslems. Islamisten nutzen den Islam nicht aus religiösen Gründen, weiß der MDR, sondern instrumentalisieren ihn für extremistisch-politische Zwecke. Ist da Bescheid. Aber man muss auch der Vollständigkeit halber sagen, sie entschuldigen sich darunter, aber nur natürlich dafür, dass wir zu doof sind. Mit bitte entschuldigen Sie, wir haben es unglücklich ausgedrückt. Islamismus ist ein politisch extremer Teil des Islam, der aber nichts mit der Religion natürlich zu tun hat. Mit unserem Kommentar haben wir, verknappt und überspitzt, auf einen Tweet geantwortet, in dem der Islam auf islamistische Gewalttaten reduziert wurde. Gucken wir mal. Moment mal, haben Sie sich jetzt unglücklich ausgedrückt oder haben Sie verknappt und überspitzt reagiert? Eins von beiden, aber beides ist irgendwie, da möchte man den Kuchen essen und behalten. Folgendes in dieser Woche passiert, Doppelpunkt. Moslem erstach 4 Polizisten in Paris. Moslem warf einer Jüdin einen Stein in den Kopf in Berlin. Moslem sagte Allahu Akbar und lief mit gezogenem Messer auf eine Synagoge in Berlin zu. Religion des Friedens, Islam. Das war die Aussage, auf die sie geantwortet haben und den Islam auf Gewalt, islamistische Gewalttaten reduziert. Können wir da zustimmen? Also dadurch, dass ich einen Hashtag verwende, reduziere ich aber nicht meinen eigentlichen Tweet auf diesen Hashtag. Also klar, das hat mit Islam zu tun, weil es gab irgendwie 3 Moslems, die was getan haben. Warum sollte das dann, das ist der gemeinsame Nenner und das ist auch der Motor dahinter. Also ob das jetzt Islamisten... Ja, wir haben gemeint, dass sie das machen sollen aus islamistischen Motiven, weil die waren ja, der mit dem Messer war ja auch schon bekannt gewesen. Haben wir Paris, ist, oder ja, da, das ist ja Paris, wird ja da erwähnt. Ne? Mhm. Also auch die allein dieses unwürdige Spektakel darum zu versuchen, das mit dem religiösen Hintergrund irgendwie aus den Medien rauszuhalten. Ja, das war ja hier nicht mal der Punkt. Wenn du noch ein paar Zeilen hochscrollst, Chris, wie der ganze Tweet hat angefangen hat, Pariser Antiterrorstaatsanwalt, Tatverdächtiger im Fall der tödlichen Messerattacker in Pariser Polizeistation, war radikaler Anhänger des Islam. Also das hat MDR selber getwittert. Ja, sie konnten das halt nicht mehr unter der Decke halten. Dass selbst der, ja, sie haben ja es gibt ja inzwischen auch Bewegungen, den französischen Innenminister deswegen zu schassen, weil der halt sich da vorgestellt hat und erstmal was von psychischer Beeinträchtigung geredet hat und es gäbe keine Hinweise und nachher kommt raus und es hat einen ganzen Arsch voll Hinweise gegeben. Ja, aber was ich halt an dieser ganzen Tweet-Reihe einfach besonders krass fand, ist, die sagen selber, hier, Tatverdächtiger im Fall des tödlichen Messerattacke in Pariser Polizeistation war radikaler Anhänger des Islam. Und da dann ein paar Tweets drunter steht es ja, bitte entschuldigen Sie, wir haben uns unglücklich ausgedrückt. Islamismus ist ein politisch-extremistischer Teil des Islam. Mit unserem Kommentar haben wir, verknappt und überspitzt, auf einen Tweet geantwortet, in dem der Islam auf islamistische Gewalttaten reduziert wurde. Also, die Antwort hat ja nur das wiedergegeben, was im Original-Tweet schon war. Ja, also so. Naja, also dieses wenn hier, mehrere Leute einen Twitter-Account benutzen. Dieses hier ist einfach nur das komplette Gegenteil von alle, nämlich keine. Und da steht ja wortwörtlich keine. Ja, das hören wir ja auch öfter, dass dass halt die ISIS keine Muslime seien, weil sie sich bla an die und die Regeln nicht halten oder so. Aber das sind. Was wir oft genug sehen, ist, dass gesagt wird, hier der Täter bla bla bla bla bla, aber kein Hintergrund wird genannt. Und in den Kommentaren steht dann, ja, das war hier, der hat ja das und das gerufen und wir wissen, wer das ist. Ja, aber die haben hier so geantwortet, als ob das so passiert wäre, obwohl sie selber den Hintergrund ja genannt haben. Also, wie gesagt. Ja, nee, ich glaube, denen ging es eher darum, dass halt sie machen diesen Tweet, der ihnen eh schon schwerfällt und dann kommt der Typ daher und zählt noch zwei Sachen auf und dann wollten sie einfach mal sagen, nicht alle Muslime. Und das hat halt... Ja, indem sie gesagt haben... Kein Muslim. Keiner. Ja. Keine Muslime. Ja, nicht alle, okay. Aber keiner. Ja, ist doch super. Nach der gleichen Logik so, es gibt keine deutschen Nazis, weil die Nazis missbrauchen ja nur das Deutschtum für ihre Sachen. Also sind das ja keine wirklichen Deutschen, könnte man ja so sagen. Könnte man sagen, ja. Ist ja nur, der politische Arm von Deutschnationalismus. Also ist ja ganz und auch anderes. Der Satz, er war in der XY-Moschee im Stadtteil XY ein oft gesehener Gast, der kommt ja auch nie vor, wenn es um Islamisten geht. Nee. Anis Amri oder die Typen in Brüssel oder. Nee, komm, ja. Die gehen nicht in die Moschee und die beten auch nicht und die sind auch keine fanatischen Anhänger ihres Glaubens. Bei allen anderen, ich meine, dieses Wort gibt es ja nicht umsonst, Glaubensfanatiker. Ja, und es gibt auch genug Gründe. Also in den ganzen super tollen Büchern, die von Gott geschrieben sind, auf irgendwelche Leute loszugehen. Das ist halt diese eindeutigen Werte sind das halt, ne, die Atheisten einfach nicht haben. So wie diese Leute hier übrigens. Das ist die Sarah Hader von, die ist eine von den Hadern. Ein deutscher Hader, also. Ne? Nee, ein Hader, ein fränkischer Hader. Nee, die Sarah Hader ist gehört zu den Ex-Muslims of North America, zu der NGO. Und da wurden jetzt Ende September einige von den Accounts von denen auf einen Schlag irgendwie von Twitter gebannt und dann kurz danach, nachdem sich Leute beschwert haben, halt wieder hergestellt. Und wie man hier halt in dem Verlauf sieht, gehen sie davon aus, dass es wahrscheinlich ja Mass Reporting halt war von irgendwelchen Leuten. Dass sie dann da gesagt haben, das ist Spam, weil wenn da genug Leute irgendwie auf einen Schlag sagen, irgendwas wäre Spam, dann löscht halt Twitter die Accounts erstmal vorsichtshalber. Und so haben sie es wohl probiert und geschafft auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat, aber das werde ich mal für nächste Woche raussuchen. Es gibt quasi ein Programm von Google und von anderen großen Tech-Firmen, Google, Facebook, Amazon, verschiedene sind dabei. Die haben ein Programm, wo gewisse Leute, der Name ist mir jetzt entfallen leider, sonst könnte ich das direkt googeln, die haben quasi Privilegien. Die haben ein zusätzliches Interface, wo die, wenn die auf einer Webseite sind, können die quasi an Google, Facebook und andere quasi sagen, okay, das ist eine wertvolle Seite oder das ist eine nicht wertvolle Seite. Ja, Nachrichtenartikel, Shoppingseiten, alles, für alles Mögliche gibt es das, aber das kann natürlich auch politisch genutzt werden. Wie gesagt, ich schaue mir das nochmal genau an und nächste Woche zeige ich das mal. Das ist super interessant. Es gibt quasi Nutzer, die direktes Feedback an Google und die anderen Firmen geben können und das fließt dann direkt in die Suchalgorithmen ein. Und vielleicht hat das was damit zu tun, ja, dass halt gewisse besonders privilegierte Leute die Sache geflaggt haben und dann hat der Algorithmus das direkt übernommen und direkt gesperrt. Das war jetzt von Twitter-Accounts, die geschlossen worden sind. Ich glaube nicht, dass es damit irgendwas zu tun hat. Das wäre eher eine richtige Verschwörungstheorie, wenn da sich so ein Adel herangezüchtet wird. Ich glaube, Twiddler-System, aber wie gesagt, ich muss es nochmal recherchieren, aber das hatte ich mal mitbekommen, aber jetzt wo das so aufkommt, das könnte der Fall sein, ja, vielleicht. Ja, oh, kann das hier mal übersetzen? Ich spreche so schlecht türkisch, ist das, oder? Dieses hier, was ihr gerade schon gesehen habt, das ist auf jeden Fall, es gab jetzt diese Leichtathletik-Weltmeisterschaft in, ich glaube, Katar, erinnere ich mich da richtig? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, Katar. Und da gab es ja auch schon so einige, es wird auch eine schöne Weltmeisterschaft dann später vom Fußball, weil die ist ja auch irgendwie in ein paar Jahren da in Katar, weil hier hatten sie jetzt da gab es wohl diverse Kreislaufzusammenbrüche, weil da halt eine Bullenhitze gerade herrscht in der Wüste da bei denen, wo sie ihre Leichtathletik-WM gemacht haben. Und dieses hier war wohl ein Fernsehausschnitt, ich glaube aus dem Iran, wo sie hier alles jetzt wegzensiert haben quasi. Die virtuelle Burka so. Die Läuferinnen. Also das war sicherlich auch keine Live-Übertragung. Und, das ist schwierig, ja. Ja, sieht man halt, wie drollig die da probieren, halt den ganzen Frauenkörper halt irgendwie zu verstecken. Ja, aber ich finde schon, also man muss dem Einfallsreichtum des Praktikanten beim iranischen Fernsehen schon echt Tribut zollen. Hier den Balken finde ich sehr gut. Das ist klasse. Und die Sternchen sind noch besser. Guck mal, was das ist. Doch Transpride ist das. Transpride. Sternchen, ne? Aber der Praktikant muss sie alle sehen und angucken. Und hier, das sind alles kleine Unterstriche. Das ist eigentlich, will der Iran uns eine ganz andere Botschaft schicken. Gender-inklusive Sprache rules. Ja, aber übrigens sind bei den Marathonläufen die Leute reihenweise im Rollstuhl aus dem jeweiligen Stadion gefahren worden. Und ein Marathon dauert so etwas über 2 Stunden bei den Bedingungen. Da könnten wir uns dann darauf freuen, wie die Leute dann, wie die fliegen vor dem Elfmeterschießen irgendwie um Platz umkippen in der Verlängerung. Das wird Spaß. Komisch, also wenn ich noch Fußball gucken würde. Ja. Also aber anderes internationalen Fußball. Die saudische Modenschau mit den Drohnen war schon gut, aber das toppt das ja nochmal. Hier haben wir einen Tweet von Jane Doe, der berühmt aus Funk und Fernsehen berühmten Trollinnen. Gräser und Lenz, Leute, die ich echt gerne mal gerne gemocht habe früher, und in der FAZ haben sie jetzt diesen wunderbaren Cartoon gemacht und das ist so unfassbar dumm. Bravo, da kann ich kaum was hinzufügen. Wir haben einen Neandertaler, der den Hitlergruß zeigt und sagt den Neandertalern Homo sapiens raus. Neulich vor 30.000 Jahren ist die Bildunterschrift. Das ist beim Mad-Magazin geklaut, ne? Weiß ich nicht, aber kann mir einer von euch sagen, was da dran falsch ist? Mir liegt es auf der Zunge, aber ich verstehe es einfach nicht. Der fucking Homo sapiens ist in Europa eingedrungen und hat den Neandertaler erst in seinen Genpool überführt und dann ausgerottet. Also. Jetzt ist er weg. Reihen die sich jetzt mit Ralf Rute auch in die Reihe der rechtsradikalen Karikaturisten ein, die subtil den großen Austausch in ihren Werken kommunizieren? Oder wie verstehe ich das? Oder also das hätte ich vor allem von Gräser und Lenz, die sind schlauer als das eigentlich, muss ich sagen. Weil das fällt doch einem auf, wenn ich so einen Witz baue, dass ich mich selber durch die Brust ins Auge schieße dabei. Wenn ich wirklich eine Verdrängungsgeschichte als Pointe nehme. Das hätte man nochmal überdenken sollen irgendwie. Aber gut. Ich bin enttäuscht. Schlichtweg, weil ich es nicht ertrage, dass das der letzte Beitrag unseres Parlaments ist, gehe ich noch mal rein in diese Debatte. Wenn man sich die Frage stellt, warum man gerade auch dieses 500er Aufnahmeprogramm macht, dann machen wir das ja explizit, weil wir sagen wollen, wir möchten nicht, dass Menschen über den Mittelmeer den Weg hierhin finden müssen. Und damit ist eben auch gesichert, und das ist ja genau das, was das Programm zeigt, dass man auch Sicherheitsüberprüfung dort vor Ort hat, dass man weiß, wer kommt, dass man weiß, wie sie kommen und dass die Menschen auf dem Mittelmeer nicht sterben müssen. Das ist das Signal, das wir senden wollen, und wir wollen, dass noch mehr Bundesländer sich dem anschließen, damit es eben nicht notwendig ist. Von diesen ganzen unsäglichen Pull-Faktoren, ja, es gibt etliche Studien, die beweisen, dass das absolut nicht stimmt. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung Sie von Menschen haben, aber glauben Sie ernsthaft, dass Menschen freiwillig sich auf den Weg machen und sterben? Einfach nur, weil hier in Schleswig-Holstein so ein Programm beschlossen wird. Sie haben keine Ahnung davon, unter was für Bedingungen die Menschen leben. Sie sollten sich schämen für die Beiträge, die Sie machen. Sie, Ihre ganze Fraktion und Ihre gesamte Partei. Das ist das Letzte, was... Okay, was sollte denn da in Schleswig-Holstein, was ja, wie wir alle wissen, direkt am Mittelmeer liegt, beschlossen werden? Was ja, das ist ein Pull-Faktor, nein, das ist ein bisschen anders gemeint. Ne? Die Leute machen sich auf den Weg, sind auf der Flucht und überlegen sich dann, wo sie dann hingehen oder so. Oder gucken, wo sie ankommen. Und da werden ja auch die Sender geleitet wahrscheinlich, teilweise diese Flüchtlingsströme. Also ja, natürlich machen die sich nicht deswegen auf den Weg, aber... Was haben die denn beschlossen, was so ein Pull-Faktor sein soll, in Anführungszeichen? Naja, hier wird ja dann quasi kritisiert, dass man ja, dass man keinen, die Leute halt nicht da explizit da irgendwie hinholen soll oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, was die AfD irgendwie will, aber es geht ja jetzt auch größtenteils nur darum, diese moralische Absurdität, mit der da wieder irgendwie vorgegangen wird, um dann irgendwie zu sagen, so, nee, das gibt's alles gar nicht und die Leute begeben sich ja nicht ohne Grund in Gefahr, so, ja, die begeben sich ja auch nicht in Gefahr. Nee, Moment mal, sie hat nicht ohne Grund gesagt, sie hat nicht freiwillig. Die Leute begeben sich nicht freiwillig in Gefahr und in den Tod, nee, aber sie begeben sich freiwillig auf diese Reise und... Aber selbst das mit dem freiwillig würde ich widersprechen. Auch nicht, genau. Keine Ahnung, 18-Jährige, die machen einen Haufen Blödsinn. Und, ja, und wenn sie wirklich Flüchtlinge sind, dann ist das wahrscheinlich auch nicht freiwillig, weil wo man dann hinterher ankommt, das ist doch, hat ja nichts damit zu tun, warum man da irgendwo weggegangen ist. Flüchtlinge gibt es doch gerade von der Mittelmeerrichtung gibt es doch eher wenig Flüchtlinge. Ja. Also wenn man jetzt die EG ist. Außerdem begeben sie sich ja auf die Reise, weil sie ja schon darauf spekulieren, dass sie dann da halt weitergeleitet werden von irgendwelchen NGOs. Und das ist ja gerade der Pull-Faktor, genau, den es angeblich nicht gibt. Also was mich vor allem nervt, ist, dass die Bundesländer, die diesen ganzen Blödsinn da einführen wollen, dass auch Schleswig-Holstein wieder ein Nehmerland im Länderfinanzausgleich ist. Das heißt, es wird das Geld genommen, das in den anderen Bundesländern erarbeitet wird, und es wird dann für so ein Projekt rausgehauen, wie wir nehmen noch drei Leute mehr aus. Was soll das? Und Studien zeigen, ne? Hashtag Studien zeigen, ja. Ja, Studien zeigen, dass in Australien die Rate an Toten fast bei null ist, ne? Ja, das australische Modell, das würde ich jetzt nicht befürworten, und den Leuten, die da von den Schleppern und von zig anderen Leuten verarscht werden, mit falschen Versprechungen gelockt werden, auf diese höllische Reise zu gehen, denen würde ich auch keinen Vorwurf machen, aber die Leute, die davon profitieren im Hintergrund, sei es politisch oder monetär, denen muss man auf die Finger schauen bei solchen Forderungen. Ja, und hier endlich mal Formel 1 bei den Weltraumaffen im Hauptprogramm. Haben wir das schon mal gehabt? Ich weiß es nicht. Ja, haben wir schon ein paar Mal gehabt, ja. Wirklich im Hauptprogramm auch? Ach ja, stimmt, ja. Wegen der Grid Girls und so. Damals. Okay, Mercedes hat, das Mercedes Formel 1 Team hat 4 Leute entlassen und 3 weitere diszipliniert. Die haben sich über einen muslimischen Kollegen lustig gemacht. haben unter anderem eine Lotterie veranstaltet mit einem Zettel, den sie irgendwo aufgehängt haben, und jeder durfte wetten, wann er sein Fasten bricht. Und dann haben sie versucht, ihn dazu zu bringen, sein Fasten zu brechen. Sie hätten dumme Witze gerissen und die dazu noch falsch angekommen seien. Es müsse klar sein, so etwas können wir heutzutage nicht mehr tolerieren. Daher hat Mercedes umgehend Konsequenzen gezogen und hart durchgegriffen. Ich weiß nicht. Dumme Witze und das schwierig wird vom Arbeitsgericht für Mercedes, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht. Kommt drauf an, ne? Also wenn das jetzt auch irgendwie so ein Mobbing gewesen ist oder so, richtig? Also ja, ich dachte, eben. War, ja, das ging und so weiter, ja klar, wie intensiv das war, ja, weiß man nicht so genau, das ist nur so eine Beschreibung. Ja, aber dann weiß ich auch nicht, warum wegen Rassismus, ne? Also ich meine, es können ja alle möglichen Gründe sein. Ja, also es ist auch nur, der einzige Tatbestand ist im Endeffekt diese Wette und geschmacklose Witze. Halt diese Wette, wann er irgendwie, wann er seinen Ramadan abbricht. Ich weiß nicht, ob die mal in Betrieben waren, die Leute, die sowas entscheiden und in Betrieben auch wirklich mal den Leuten zugehört haben, weil ich glaube, es gibt hundertmal schlimmere Sachen jeden Tag in vielen Betrieben und da jetzt so ein Exempel zu statuieren, Leute wirklich rauszuschmeißen, halte ich für übertrieben. Aber gut, vielleicht gibt es da ja auch es gibt ja inzwischen auch sicher in Arbeitsverträgen so Klauseln, oder? Diversity-Klauseln, oder nicht? Dass du so bestimmte Fall. Sachen nicht kritisieren darfst, weiß ich nicht. Also, könnte ja auch sein. Ein Chef zum Beispiel. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Genau. Ja, und dieses hier fand ich ein bisschen zum Schmunzeln. Das ist Deutsch Plus, die hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Ist auch so eine NGO. Und die gratulieren halt dieser Dame hier dazu, dass sie die schnellste Frau gewesen ist beim Berlin-Marathon. Und da denke ich mir nur so, nehmt das, Rassisten. Eine schwarze Frau ist die schnellste Frau. Alter Schwede, ey. Ein Kumpel meine, von mir ist den Marathon mitgelaufen, aber nicht als schnellste Frau. Als langsamster Mann, oder wie? Nee, der ist letztes Jahr random den mitgelaufen aus dem Stand und konnte dann 2 Wochen nicht laufen, weil er komplett ohne Training einen Marathon gelaufen ist. Und jetzt hat er sich dieses Jahr darauf vorbereitet, um dann mitzulaufen. Bist du genauso schlau wie deine Freunde eben? Ich bin auch schon mal einen Marathon gelaufen, ohne vorher joggen gegangen zu sein. Also wirklich komplett aus monatelang kein Sport getrieben und Marathon gelaufen. Du irrsinniger Spinner. Ja, Chemnitzer aber, Aufwärscher als Wiege des Rechtsterrors. Aber nur noch kurz zum Disclaimer, gesundheitlich ist das nicht zu empfehlen. Also, ja. Da bricht ihm die Stimme. Man muss ja auch nicht durchhalten bis zum Ende vielleicht. Also das hier ist ein Bericht über die Jungs und Mädels oder wie auch immer von, wie hieß dieser Verein? Revolution Chemnitz, den es angeblich gegeben hat und der ein Luftgewehr besessen hat. Nix gegen echte Nazis, die man verfolgen muss, Leute mit Waffen und so und wirklichen Verwendungen, aber hier hat man halt man wirft denen vor, bewaffnete und todbringende Anschläge auf ausländische Mitbürger und politisch Andersdenkende geplant zu haben. Dazu gibt es geheime Chat-Protokolle, die von Tal 21 zum Teil vorliegen. Ziel der Gruppe war es, nach Ansicht der Ankläger einen bürgerkriegsähnlichen Aufstand anzuzetteln. Und da frage ich mich erstmal, ja, wie viele Leute mag es geben in Deutschland, die gerne mal mit ihren 8 Freunden einen Bürgerkrieg anzetteln würden? Also, oder die einen Bürgerkrieg anzetteln würden, wenn sie sich was davon versprechen würden oder wie auch immer. Aber der Witz ist, wie viel hast du gesagt, Abel, braucht man 3,5%? 3,5%. Also ist eine 8-köpfige Gruppe für Deutschland noch ein bisschen wenig, ne? Relativ wenig. Also. Ja, ja. Die waren an den teils gewaltsamen Aufmärschen im Sommer 2018 in Chemnitz beteiligt. Oh mein Gott. Ich erinnere mich auch darauf, dass da von beiden Seiten irgendwie Aufmärsche waren, die teilweise gewalttätig waren. Das geht aus internen Akten der Ermittler hervor. Ja, die waren da bei den Märschen. Okay. Auslöser für die Demonstration war der Tod des Chemnitzers Daniel Hüllig, bla bla bla bla bla. Die Auswertung von verschlüsselten Messenger-Nachrichten, SMS und WhatsApp-Nachrichten, also wahrscheinlich auch Telegram oder sowas, nehme ich an, besagt, dass zwei Beschuldigte mehrfach als Ordner auf Demonstrationen in Chemnitz eingesetzt wurden. Auch das geht aus den Ermittlungsakten hervor. Okay. Wann kommen die Sachen, die wirklich irgendwie relevant sind? Weiß ich nicht. Dann wird irgendwie... machst du wieder Ordner, bräuchte noch eine rechte Hand und Binde tragen, fetzt, steht aber nur das Falsche drauf. Gemeint ist die bei Demonstrationen übliche weiße Ordnerbinde. Möglicherweise wird im zweiten Teil der Nachricht auch auf nationalsozialistische Symbolik angespielt. Ein Beispiel für die Kommunikation mutmaßlicher Mitglieder von Revolution Chemnitz. Das hört sich für mich erstmal wie ein Kinderverein an. Und nicht wie die Bedrohung für Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann mich täuschen. Aus der Sicht des Bielefelder Konfliktforschers Andreas Zick, da ist sie. Ah, da sind sie wieder. Herr Zick, die Amadeo Antonio Stiftung. Ja, seine Kollegin oder so, Bielefeld. Aus Sicht des Bielefelder Konfliktforschers Andreas Zick könnten die rechten Aufmärsche in Chemnitz sogar zur Entstehung von Revolution Chemnitz beigetragen haben. Echt? Meint ihr wirklich, da haben so ein paar angesoffene Glatzen irgendwo gesessen und gesagt, jetzt müssen wir auch was machen. Oder was? Krass, krass. Es müsse die Frage gestellt werden, welche neuen terroristischen Zellen über Chemnitz entstanden sind. Ja? Aus radikalen Gemeinschaften bilden sich rechtspopulistische Gemeinschaften und schließlich rechtsextreme Gemeinschaften. Radikal führt zu Rechtspopulismus und Rechtspopulismus führt zu Rechtsextremismus. Oder was? Dazu passen auch die Ereignisse vom 14. September. Damals war ein Revolution Chemnitz-Mitglied erneut als Ordner auf einem von Pro-Chemnitz organisierten Aufmarsch eingesetzt. Im Anschluss an die Demonstration patrouillierten Anhänger von Revolution Chemnitz durch die sächsische Stadt, kontrollierten Passanten und verletzten einen Mann aus dem Iran. Okay, hier haben wir das erste Mal Sachen, die ich interessant finde. Aber wenn ich so eine Untergrundorganisation gründe, gehe ich dann als erstes hin und kontrolliere Passanten? Also in der Öffentlichkeit? Wenn ich der Superterrorfürst werden will und hau irgendwen, weil er ein Ausländer ist, bin ich dann die Gefahr für Deutschland und für unsere Verfassung? Oder bin ich ein dummer, kleiner Hanswurst-Nazi? Und am gleichen Abend hat man 15 Rechtsextreme verhaftet, weil ihr irgendwas machen musstet. Ja. Unter ihnen auch die Männer, die sich im Gericht verantworten müssen. Die Vernehmung eines Beschuldigten brachte die Ermittler auf die Spur von Revolution Chemnitz. Ja, wir haben da so ein Discord. Ein was haben Sie? Ein Discord. Da heißt Revolution Chemnitz. So ungefähr stelle ich mir das vor. So war das wahrscheinlich auch. Also, dann hat er natürlich auch, der eine von denen hat Amphetamine genommen und das könnte auch der Grund für das extrem aggressive Auftreten von Christian K. sein. Ja, das könnte natürlich schon sein. Wie sich den Chat-Protokollen entnehmen lässt, rekrutierte Revolution Chemnitz vor allem in der gewaltbereiten Fußballszene neue Anhänger. In einer Chat-Nachricht heißt es entsprechend, dass man Rücksprache mit dem Jungsturm von Elbflorenz halte. Man erwarte einen Bus Rostocker. Allein vier der in Dresden angeklagten Rechtsextremisten haben eine gemeinsame militante Vergangenheit in der ehemaligen verbotenen Kameradschaft Sturm 34. Okay, das sind alles polizeibekannte Nazis, die so dumm sind, öffentlich auf die Straße zu gehen und Leute zu kontrollieren. Und die bei der kleinsten Bedrohung anscheinend aussagen, dass sie eine super geheime Chatgruppe hatten. Und das ist... Einer von denen hat versucht, den NSU irgendwie, also zum NSU dazu zu stoßen, angeblich. Ja. Und das war's. Und okay. Und er hat natürlich gesagt, Christian K. verglich in einer Nachricht an seine Kameraden die geplanten Aktionen mit der Mordserie der drei Rechtsterroristen. Wörtlich heißt das, der NSU wird hingegen wie die Kindergarten-Vorschulgruppe wirken. Das ist echt eine fucking ernstzunehmende Bedrohung, die ihr da konstruiert habt, Frontal 21. Ich bin euch dankbar, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich werde mich jetzt unterm Tisch verstecken und Angst haben vor den Nazis mit dem Luftgewehr, die zu doof sind irgendwie, ihre persönlichen Daten irgendwie und dann. Also ich finde das wirklich ganz schön schrecklich für ein deutsches Fernsehformat, so eine Recherche abzuliefern und daraus so ein großes Bohai zu machen und dann ist nichts drin, außer kontrollierten Passanten und verletzten einen Mann aus dem Iran. Jo. Dass das doofe Nazis waren, wussten wir vorher. Ja, dass sich Frontale um so kümmern muss, dass, na gut, wenn sie 4-5 Journalisten losgeschickt haben, dann müssen sie ja eine Geschichte mitbringen. Ne? Ist ja dann so. Ja, wer erinnert sich nicht an letzte Woche, als wir an dieser Stelle den Bundespräsidenten Gauck für die Kritik an Political Correctness gelobt haben und dann kommt er in der nächsten Woche um die Ecke und macht einen großen Haufen drauf auf die ganzen freundlichen Sachen, die wir gesagt haben. Gauck fordert, dass die CDU Progressivismus mit Tempolimits sein soll. Ja, genau das, Abel. Ich musste auch an dich denken. Also zieht euch das rein allein. Wir müssen ja gar nicht darüber sprechen. Wir müssen unseren Toleranzbegriff erweitern. Oh Gott, das. Warum, Joachim? Ich fand gerade, dass du auch mal was Vernünftiges sagen kannst. Umständen auch mal neu hinschauen müssen und unsere früheren Overton-Fenster noch mal überprüfen. Ah, nee, Abgrenzung. Sorry. Freudscher Versprecher. Ich muss doch imstande sein, ein Hardcore-Kommunisten, der Mitglied in der Linken ist, zu unterscheiden von einem Ministerpräsidenten, der aus der gewerkschaftlichen Tradition stammt und der doch gezeigt hat, dass er mit einem linken Profil dieser Gesellschaft nicht schadet. Ich kann euch auch schon genau sagen, unter welchem Aspekt die sich zusammenfinden werden. Und das ist die Tatsache, dass Herr Ramelow ein totaler Christenheini ist. Das ist ja immer naheliegend, ja. Ja, der ist, machen, der ist auch ein schöner PDSler, sage ich jetzt einfach mal euphemistisch. Das ist mir irgendwie beim Recherchieren letztens aufgefallen. Weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, Kleine Anfragen. Ist ganz interessant, weil man da halt sehr, sehr komfortabel nach Sachen suchen kann. Wer wo was wie angefragt hat, wie die Antworten des jeweiligen Parlaments waren, und zwar halt für alle Parlamente in Deutschland, die werden nicht weitermachen können, weil absoluter Wildwuchs praktisch von den Parlamenten bei der IT und bei dem Weitergeben von den Texten herrscht und sie das einfach, das ist ein Ein-Mann-Projekt und er müsste so viel umstellen an den Importfunktionen, dass das einfach nicht mehr zu leisten ist. Und deswegen wird es jetzt noch ein Jahr stehen, dann wird es ein finales Snapshot fürs Internet Archive geben. Der Betreiber sagt auch, ja, guck mal, vielleicht schafft das auch, das hier halt einfach woanders zu spiegeln, wo er es dann lassen kann, mal sehen. Aber ich finde es schade, also, weil ist es so schwer, irgendwie eine Pipeline zu finden? Also das ist doch eigentlich für einen Softwareentwickler, ist das tägliche Arbeit, eine Pipeline zu entwerfen, aus der am Ende was rauskommt, was halt immer das gleiche Format hat im Endeffekt. Ja. Aber ist jetzt für ihn oder für die anderen? Nee, für die anderen, natürlich okay. Für die anderen. Einfach im Sinne von, wir haben es ist ja auch einfacher, diese eine Lösung dann zu warten und günstiger, diese eine Lösung zu warten, als wenn jeder Depp seine andere Lösung hat. Ja, außerdem, ich meine, heutzutage. Also früher hat man da doch immer rumgewurschtelt mit XML, mit allen möglichen Sachen und so. Aber heutzutage machst du das ja eigentlich immer nur so, es gibt dieses JSON-Format, das ist quasi JavaScript-Objekt, das du einfach rausspucken kannst. Und da gibt es in so ziemlich allen Programmiersprachen eine fertige Funktion, die dir das baut. Und das brauchst du dann da reingeben und spuckt da das raus. Wir reden aber halt von Landes- und Bundesbehörden. Ja, ich meine, die müssen das nur mal einbauen. Ich wundere mich auch jedes Mal darüber, wenn ich auf dieser Seite bin von diesem Dokumentendienst vom Bundestag, wie scheiße diese Seite funktioniert, weil ich mache das ja auch beruflich sowas. Und sowas würde ich mich nicht trauen abzugeben. Sag ich ganz ehrlich. Aber ich habe letztens auch gelesen, dass überhaupt die ganze, es gibt irgendwie wohl eine IT-Reform auch, bei den Regierungsorganen und das läuft wohl auch überhaupt nicht gut. Wer hätte es gedacht? Ja, außerdem wundere ich mich auch immer wieder darum, dass alle Welt immer wieder von Linux auf Windows zurückwechselt, aus Gründen, die mir absolut nicht nachvollziehbar sind. Weil Windows für einfache Arbeiten und für weniger invasive Arbeiten besser ist. Naja, ich glaube, das ist eher Lobbyarbeit und so von Microsoft. Und allen möglichen Dienstleistern. Das Linux ist den meisten Leuten geht oder so. Zu sperrig einfach mit dem ganzen Command-Line-Zeug. Du merkst doch gar nicht, wenn du da. Du brauchst das ja selber nicht einrichten. Ich weiß, aber es schreckt die Leute ab. Es hat diesen Ruf. Und bei. Ja. Also ich habe einen Kumpel, dessen Computer ist vor Jahren abgeraucht. Dann habe ich ihm irgendwie einen neuen besorgt. Dann haben wir da Linux drauf gemacht. Und seitdem steht das Ding rum. Und dann hat das noch zwei, dreimal. Er kommt damit nicht zurecht. Und jetzt habe ich letztens zu ihm gesagt, ich muss da meinen zweiten PC demnächst mal aus und dann stelle ich ihn dir hin. Ja, ich habe da mal ein anderes Beispiel für dich. Mein Vater war so einer von der Sorte, wenn ich eine E-Mail kriege und das ist ein Anhang, dann muss ich den Anhang auf jeden Fall öffnen. Deswegen habe ich ihm damals gesagt, hier, pass auf, ich installiere dir mal Linux auf dem Computer und der hat da jahrelang gut gearbeitet. Also, das geht auch. Wenn das fertig ist, wenn man da nur draufklicken muss, dann hat man sein Internet und dann hat man die und die in Anwendung und irgendwie solitär, was er irgendwie gespielt hat und früh gespielt. Wenn dein Chef irgendwie oder wenn du dauernd als Chef da Probleme hast mit den Leuten, die mal meckern, dann willst du denen vielleicht einfach nur das Argument aus dem Segel nehmen oder so. Nee, es wird ja alles beschlossen von irgendwelchen politischen Gremien, was da eingekauft wird und so. Also. Ja, und auch gerade, was mich ja am meisten gewundert hat, war auch die Tatsache, dass im Auswärtigen Amt die von Linux auf Windows wieder umgestiegen sind. Und das nach diesem ganzen Prism-Skandal und allem, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Also in dem Fall halt wirklich, weil irgendwelchen Wald- und Wiesen hier Kommunen meinetwegen, dass sie sich sowas nicht aufbürden wollen. Aber vom Auswärtigen Amt erwarte ich eigentlich, dass die Leute da auch mit irgendwelchen System arbeiten können, die einen Tick sicherer vielleicht sind, auch gegen Abhören von anderen Geheimdiensten oder so eventuell. Weil ich meine, über dieses Prism-Programm, das war ja quasi eine Backdoor für die NSA. Ey, du glaubst doch nicht wirklich, dass der Mars mit Linux zurechtkommt. Ja, es ist schon ein paar Jahre her, da war es noch nicht der Mars, aber ja. Na ja, gut, so viel zu dem willkommen Thema. Zum Weltraumhaften Computer Podcast. Willkommen zum neuen und verbesserten Facebook. Seit 3 Tagen gibt es bei Facebook in Australien keinen Daumen hoch, Daumen runter mehr. Wenn man ein Video postet, sieht man nicht mehr, wie viele Leute es gepostet haben. Die einzige Ausnahme sind die privilegierten Medienpartner. Die sehen aus Werbezwecken natürlich weiterhin, wie diese ganzen Metrics sind. Das heißt, wenn ihr in Australien Facebook benutzt, dann könnt ihr einen Daumen nach hoch geben. Aber sobald ihr das gemacht habt, seht ihr nicht, wie viele andere Leute den Daumen nach oben gegeben haben. Das sehen nur die Werbepartner im Hintergrund. Und das ist im Endeffekt ein Test, der jetzt für 3 Monate gestartet wird in Australien. Das ist aber uninteressant, weil man will doch wissen, wie die anderen auch voten. Ja, das sagst du jetzt, aber Australien, Facebook hat sich im Endeffekt zu Herzen genommen, was die ganzen Anti-Bullying und Feminismus und Kulturmarxismus-Kampagnen alle propagiert haben, was Hate Speech online angeht. Und was das für einen psychologischen Effekt hat, wenn irgendwelche Leute zu viele Daumen nach unten bekommen. Ja, und deswegen machen die jetzt in Australien explizit diesen Feldversuch zuerst. Ja, also um zu gucken, weil Australien ein besonders guter Markt ist, um zu testen, ob ein weltweiter Rollout a possibility sein könnte. Hier steht jetzt aber nur, dass sie den Count wegmachen. Also die Funktion selber steht hier nicht, dass sie die wegmachen. Nee, die Funktion machen sie nicht weg. Du siehst es nur nicht. Die Leute sehen es im Hintergrund in ihren Metrics. Ja, aber den Counter. Als normaler User siehst es nicht. Ja, den Count, aber die Funktion gibt es trotzdem. Ja, die Funktion, wie gesagt, du kannst den Daumen nach oben geben oder den Daumen nach unten, aber nachdem du das gemacht hast, siehst du nicht, wie viele andere das bewertet haben. Finde ich blöd. Ganz einfach mal so. Ja, in einem Satz einfach mal zusammengefasst, was in Amerika gerade passiert. Sehr viele Leute wollen jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump durchbringen. Das wird alleine an den Formalitäten scheitern. Ja, das hätte nämlich im Endeffekt zur Folge, dass die demokratische Mehrheit im House of Representatives das Verfahren einleiten würde. Dann würden Rechtsanwaltsteams zusammengestellt werden und alle Senatsmitglieder wären Teil von einer Jury. Diese Jury müsste mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass der Donald Trump ein böser, böser, böser ist und erst dann würde er dem Amt enthoben werden. Das heißt, in der Realität wird das einfach nicht passieren. So. Darüber hinaus, die ganze Angelegenheit, warum das jetzt wieder hochkocht, nachdem Russiagate ja quasi im Sande verflossen ist, hat mit der Ukraine zu tun. Was aus der Ukraine kommt, darf man sowieso nicht glauben, meine persönliche Meinung. Aber im Endeffekt ist es so, dass da nur die ganz normale US-amerikanische Außenpolitik, die weniger mit Diplomatie als mit Machtspielchen zu tun hat, wieder weiter von der Trump-Regierung weiter so geführt wird, wie sie halt von allen vorigen Regierungen geführt wurde. Und ein paar Beispiele dafür seht ihr hier in diesem Artikel. Vor allem wird hier auch auf ein schönes Buch verwiesen, was gleich auch nochmal vorkommt. Das ist dann eine Buchempfehlung, die mal heute von mir kommt, nicht vom Abel. Ha! Ja, und ich bin sowieso gespannt, was nächste Woche passiert, weil entweder nächste Woche oder in 2 Wochen gehe ich davon aus, dass es wieder einen Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton geben wird. Und dann wird alles sowieso total verrückt werden. Also diese ganze Impeachment-Sache wird sowieso nirgendwo hinführen. So, hier haben wir einen Artikel vor dem Hintergrund, dass der Jeffrey Epstein dem MIT-Lab 100 oder 200.000 US-Dollar gespendet hat, um quasi Forschungen in Richtung von Gehirn einfrieren und wieder auftauen in 100 Jahren, aber auch Genitalien einfrieren und wieder auftauen in 100 Jahren. Also quasi so ein Doppelpaket. Diese Forschung ist ja schon an der Erstfolge. Und wenn die dich dann durchgeführt, nur weil der halt das Geld dafür gespendet hat. Wenn die dich dann auftauen, wenn die dich dann auftauen, nehmen die dann den Sack ans Kinn oder was? Wenn du nur das Gehirn und die Genitalien aufbewahrst? Ja, also das ist ja diese Technokraten, diese Zukunfts Vision, dass man halt, wenn man jetzt sein Gehirn einfriert, dass es in der Zukunft irgendwann mal durch den medizinischen und technologischen Fortschritt möglich sein würde, das wieder aufzutauen und dass man quasi weiterleben könnte. Da sollen die mal Sascha Lobo lesen. Der sagt ihnen, dass das Blödsinn ist. Ja, ja, aber diese explizite Forschung ernsthaft wurde halt gefördert vom Jeffrey Epstein, der ja jetzt tot ist und Skandal, Skandal, Skandal. So, und anhand von dieser Sache wird in diesem Artikel ein generelles Problem in der Wissenschaft nochmal dargestellt, was wir ja auch im Endeffekt unter dem Stichwort Gefälligkeitsgutachten eigentlich einordnen könnten oder Gefälligkeitsstudien. Ja, eine gewisse Person will, dass eine Studie ein gewisses Ergebnis hat und deswegen wird die bezahlt, weil der Staat immer weniger Geld zur Verfügung stellt und das wird über private NGOs gemacht. Ja, und er macht dann ein Biomedical AG draus und sammelt Kohle ein oder so. Kann ich mir schon vorstellen. Natürlich den Einfluss über die Fördermittelvergaben, die ja auch, da sind ja die ganzen Komitees unterwandert, das haben wir ja oft zum Thema hier, aber im Vergleich, wenn man ein wissenschaftliches Unterfangen in Deutschland finanzieren will, ja, dann kann man die Hälfte vom Staat finanziert bekommen und muss sich nur für die Hälfte irgendwie private Leute suchen, die da ein Marketinginteresse dran haben. In Amerika, ja, zahlt der Staat 10% und nur wenn nachgewiesen wird, dass es halt eine marketable Solution gibt, also dass man quasi Business Partners hat, die da privat Geld. Ja, also 10% Forschungsfinanzierung in Amerika, diese Zahl hat mich persönlich schon schockiert, weil da kann man ja überhaupt keine vernünftigen Ergebnisse mehr erwarten. Ja. Tja, was ist denn hier los? Die ganzen Leute mit den Brummfietzen auf dem Strand. Ja, in den Niederlanden haben die Bauern mal wieder demonstriert. Das gibt ja immer besonders schöne Bilder. Und hier sehen wir, im Endeffekt wurde eine Organisation gestartet, dass die Traktoren von ganz Holland nach Den Haag gefahren wurden. Offiziell wurde eine Demonstration mit 75 Traktoren angemeldet und ich glaube 200 bis 300 waren im Endeffekt vor Ort. Nachdem das Gelände abgeriegelt wurde von der Polizei, haben die restlichen Traktoren einfach das Gelände gestürmt, indem die einfach über die Blechzäune gefahren sind. Und ja, die haben ähnlich wie Extinction Rebellion das Nahverkehrssystem und das Highway-System in den Niederlanden für einen halben Tag lahmgelegt. Und Hintergrund der ganzen Sache ist, dass in Holland gerade sehr krasse neue Umweltregularien umgesetzt wurden. Im Endeffekt ist es so, dass wir ja auf EU-Ebene Richtlinien haben, wie viel Dünger und wie viel Bodenozon die Landwirtschaft pro Land verbrauchen darf. Ja, da gibt es einerseits verbindliche rechtliche Ziele, dann gibt es selbst auferlegte Ziele. Das ist alles sehr undurchsichtig. Aber im Endeffekt, wenn man sich die EU-Richtlinien anguckt, gibt es halt im Endeffekt ein Ziel, was man bis zu 25% überschreiten darf. Dann muss man allerdings Strafzahlungen tätigen. In Deutschland ist es so, dass wir dieses Nitratbudget, wie das heißt, um 10% bis 20% pro Jahr überschreiten und die Strafzahlungen einfach tätigen. Also ich weiß nicht, was da jetzt gerade läuft, aber ist ja auch egal, Werbung. Und in Holland haben die im Endeffekt jetzt im Mai beschlossen, dass die bei 100% dieses Nitratbudgets aufhören, staatliche Genehmigungen für landwirtschaftliche Zonen und für neue Bauprojekte zu vergeben. Das heißt, seit 2 Monaten sind jegliche Bauprojekte, landwirtschaftliche neue... Also ich finde das schon übertrieben, dass sie damit... komplett unmöglich, weil die Behörde keine Genehmigungen mehr vergibt. Da wird der Markt gedeckelt irgendwie, ne? Das ist... Ja. Und das ist schon eine sehr krasse Angelegenheit, weil wie gesagt, von den Regularien her kann man 25% übersteigen. Das machen alle Länder die ganze Zeit und dann machen die die, dann geben die halt die Strafzahlungen, weil halt die Ziele viel zu ambitioniert gesetzt wurden. Aber in Holland hat die Politik jetzt gesagt, nein, wir halten uns daran 100% und jetzt werden halt keine neuen Projekte mehr genehmigt. Ja, und ja, wir haben jetzt Oktober, das Jahr ist noch nicht um. Erst ab Januar darf man neue Felder bestellen, darf man neue Bauprojekte machen, darf man neue Bewässerungsanlagen für Felder bauen und solche Sachen. Und ja, das funktioniert einfach nicht wirklich. Und deswegen haben wir jetzt einen riesigen Bauernprotest in Holland gesehen und das nur der Hintergrund der ganzen Angelegenheit. Ja, nicht nur Traktoren, die über Zäune fahren, das ist ja cool, aber... Ja, die haben ja nicht nur da diese Veranstaltung gemacht, die haben im Endeffekt für Verkehrsstaus von über 1000 Kilometer Länge gesorgt, weil die halt über die Autobahnen gebrettert sind. Komplett lahmgelegt. Aber die Holländer sind halt auch, es gab ja schon in Amsterdam auch in den 70ern und so ziemlich harte Proteste, wo die Bürger sich auch durchgesetzt haben gegen verschiedene Pläne. Also die Holländer sind schon ein streitbares Völkchen. Ja, aber die ganze Sache hat mich auch überrascht, weil da, wie gesagt, die genehmigen jetzt einfach keine neuen Bauprojekte mehr. Und das ist unglaublich. Ja, das ist einfach, da prallt einfach die Realität auf die Formalität. Das kann man nicht anders sagen. Wie sollen die Bauern denn jetzt den Rest des Jahres überhaupt wirtschaften können? Natürlich machen die das alles. Ja, und das wird dann hinterher irgendwie geregelt werden über die Gerichte mit irgendwelchen Strafzahlungen und sonst irgendwas. Aber es ist einfach eine Ausnahmesituation. Unglaublich. Total und halt total künstlich herbeigeführt durch diese Zielvorgabe, die immer überschritten wird von allen Ländern. Und es wurde einfach gesagt, nö, wir halten uns jetzt da dran. Bei 100% ist Schluss und laut unseren Berechnungen ist am 25. September Schluss und deswegen genehmigen wir nichts mehr ab dem 25. September. Krass. Ja, wildfremd. So, jetzt mal eine Buchempfehlung von mir. Hier geht es um Diplomatie. Wir hatten ja vorhin schon die US-amerikanische Außenpolitik und deswegen fasse ich mich sehr kurz. Wir haben hier ein Buch von Boutros Boutros-Ghali. Das ist ein ehemaliger UN-Generalsekretär gewesen. Auch umstritten natürlich, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Dieses Buch wurde im Artikel, den ich vorhin kurz angerissen hatte, vorgestellt. Und das hat mich an dieses Buch erinnert, was ich vor Jahren gelesen habe. Und deswegen wollte ich das jetzt einfach als Leseempfehlung geben, weil im Endeffekt behandelt das Buch die Erfahrung mit der Realpolitik auf internationaler diplomatischer Ebene in der UN aus der Sicht eines UN-Generalsekretärs, der in Ungnade gefallen ist und deswegen keinen Grund hat, die Sachen besonders positiv darzustellen. Also ein sehr erkenntnisreiches Buch, teilweise etwas bitter geschrieben, weil persönliches Ego knickt und so weiter und so fort, aber ein super einsichtsreiches Buch in die wie Realpolitik auf dieser Ebene einfach funktioniert. Insbesondere zur Ära, während Bill Clinton Präsident war. Und das war eine ganz besondere außenpolitische Ära, wegen dem Fall der Sowjetunion und anderen international sehr bedeutenden Ereignissen. Und hier im Link, was ihr später natürlich auf weltraumaffen.com alles verlinkt findet, könnt ihr das erste Kapitel lesen. Der Schreibstil ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr damit klarkommt, absolute Leseempfehlung. Aber bitte im Hinterkopf behalten, der Mann ist 91 UN-Generalsekretär geworden und es gibt Leute, die ihm unterstellen, ein Jahr davor Waffen für 26 Millionen Dollar an die Hutus in Ruanda geliefert zu haben. Mhm. Und was da passiert ist und was dabei rauskam, wissen wir ja. Also einfach Grain of salt. Person, aber er hat halt diese besondere Perspektive, dass er halt in dieser Position war, das miterlebt hat und dass er in Ungnade gefallen ist und deswegen auch wirklich die Sachen darstellt, immer mit unterschwellig, dass er halt verbittert ist, aber trotzdem super, super interessant. Ja, also irgendwelche Mandela-Bücher oder sonst was zu lesen, bringt meiner Meinung nach wenig. Da hat man einen extremen Erkenntnisgewinn. Außerdem war ja der Politiker mit dem coolsten Namen, Boutros Boutros-Ghali. Also ich war ein großer Fan von Peres de Tequila. Ja, nach der Buchempfehlung gibt es eine Filmempfehlung von mir. Ein neuer Film, The Day Shall Come. Der Film behandelt, grob gesagt, die amerikanische FBI-Szene, wie im Endeffekt eine ganz normale Personengruppe unterwandert wird von Strafverfolgungsbehörden und radikalisiert wird, um im Endeffekt einen Terroranschlag vorzubereiten, um kurz bevor es passiert, dann medial wirksam hochgenommen zu werden. Ein extrem konservativer, kontroverser Film von einem britischen Regisseur auch, basiert auf verschiedenen realen Begebenheiten und verpackt in eine Satire-Comedy-Sache. Absolute Empfehlung. Ein super guter Film. Der Joker wird ja gerade sehr hochgelobt und natürlich, das ist ein Hollywood-Blockbuster. Schaut euch den auch an, aber schaut euch The Day Shall Come an. Ein super guter Film. Der Regisseur hat vorher den Film Four Lions gedreht. Eine weitere Filmempfehlung. Da geht es um in Großbritannien radikalisierte Muslime, die einen Selbstmordanschlag vorbereiten. Auch in ein Comedy-Gewand geprägt. Ja. Ein super, super guter Film. Meiner Meinung nach der beste Film des Jahres bisher. 5,5 von 10. The day shall come. Darf ich kurz das reale Leben reinlassen? Der laut einer japanischen Nachrichtenagentur hat, wie heißt der Mann? Volodymyr Zelensky der Präsident der Ukraine in einem Interview gesagt, ich wurde nie unter Druck gesetzt, betont der ukrainische Präsident. Es seien niemals Bedingungen für ein mögliches Treffen mit Trump gestellt worden. Auch der Verkauf von Panzerabwehrlenkwaffen an die Ukraine sei an keinerlei Bedingungen geknüpft gewesen. Und das ist das erste Mal, dass er irgendwie öffentlich dazu was sagt. Ja, außer die gemeinsame Pressekonferenz, die die vor 2 Wochen hatten, die aber medial überhaupt nicht begleitet wurde. Aber ja, gut. Also ich meine, über das Thema will ich gar nicht reden, weil... Ja, aber gesagt, du hast ja wenn eben... Hillary, das... Wenn Hillary kommt, dann ist das Thema Impeachment sowieso vom Teller. Na, hier eine kleine Low-Hanging-Fruit, lustige Tongue-in-Cheek-Meldung. Im Endeffekt in San Francisco haben die eine besondere Highway-Patrol-Einheit, die mit Teslas ausgerüstet ist. Und ja, da ist es einfach passiert, dass ein Verdächtiger von einem Polizeitesla verfolgt wurde und die Verfolgung musste abgebrochen werden, weil die Batterie leer war. Ja. Diese Meldung wurde gesponsert von Exxon. Ja, also weiterhin muss man dazu sagen, es waren weitere benzinbetriebene Autos, die Verfolgung dann aufgenommen haben. Es waren ja Helikopter und man wusste, wo der langfährt. Allerdings hat der Typ, der die Verfolgungsjagd ausgelöst hat, alle Polizeiverfolger abgeschüttelt, inklusive Helikoptern. Das ist fast noch krasser, als dass Tesla die Verfolgung abbrechen musste. Aber die Tesla hat denen doch auch der Musk geschenkt, oder? Was hat der denn für ein Auto? Mehr, der abgehauen ist. Was hat der für eine Kamera? Ein benzinbetriebenes, würde ich sagen. Oder vielleicht ein Hybrid. Keine Ahnung. Aber dass die Polizei sich von sich aus Teslas kauft, kann ich mir eigentlich so richtig nicht vorstellen. Es ist Teil von einem Pilotprojekt und der Polizist, der den Tesla gefahren hat, der wurde auch gescholten, weil normalerweise darf der überhaupt nicht in den Einsatz gehen, wenn die Ladung unter 60% war und der ist mit 35% in Dienst gestartet. Aber Ui. Who cares? Oh. Einfach lustig. Batterie der kommt den ganzen Tag kann nicht weiterverfolgen, ne? Weil Saft ist leer. Donuts essen. Erinnere mich ein bisschen an die Geschichte von der Post. Sache, ne? Die hier. Ja, in Manchester gibt es jetzt im Endeffekt in 3 Fußgängerzonen anscheinend, nicht nur in einer, besondere Fußgängerwege für Leute, die auf ihr Mobiltelefon die ganze Zeit starren. Ja, die sogenannte Mobile Phone Lane. Ja, und wie es natürlich in England so schön ist, ist es natürlich auch alles gesponsert von einem Unternehmen, deswegen AO, Mobile Phone Lane. Und ja, ich dachte zuerst, das wäre eine Satire, das wäre Photoshop, aber nee, das gibt's echt. Auch wieder ein Pilotprojekt soll jetzt für ein halbes Jahr mal ausprobiert werden, dass halt Leute, die ihr Mobiltelefon benutzen, in der Mitte laufen können und natürlich besteht hier überhaupt gar kein Risiko, dass sie direkt aneinander vorbeigehen. Ja, also ich glaube, in der Mitte wird es eine gewisse Kollisionszone geben. Aber es reicht auch schon, wenn die Leute unterschiedlich schnell gehen, ja, sie ineinander laufen. Also es ist ja wohl vollkommen. Einer aufgeregt tippt und dann und was wenn ich da gar nicht. Das ist einer am Computer ausprobiert, wo die alle gleich laufen wahrscheinlich. Und was, wenn ich da drüber gehe, aber kein Mobiltelefon in der Hand habe, werde ich dann festgenommen oder was passiert dann? Also es kommt nicht an die Solarstraße ran, aber. Dann kommt ein Polizist und sagt, hallo, Sie haben ja kein Mobiltelefon. Und dann wartet er so lange, bis ich meins aufklappe und dann da drauf schaue beim Gehen. Ja. Genau, so wie die Carpool-Lanes in Amerika. Moment mal, Sie fahren aber alleine. Dann ne? Keine Ahnung. Die Leute machen sich Spaß draus. Ich habe nur in der Hand, dass sie durchgehen können. Ne? Die Leute machen sich Spaß draus, irgendwelche Obstacles in den Weg zu legen oder so. Den nächsten irgendwie Karton reinschmeißen oder so. Gucken, wie viele drüber fallen. Ich habe gerade vorhin einen Typ gesehen auf dem Rennrad, der saß so nach vorne gebeugt, Ellenbogen und Arme aufgestützt auf dem Rennlenker und mit beiden Daumen am Handy und auch da drauf gucken. Klasse. Ich habe alles noch drauf gewartet, ob ich ihn scheppern höre oder so. Wir wissen, was als nächstes kommt. Jetzt haben wir die für Fußgänger, als nächstes werden die Fahrradwege auch nochmal geteilt. Fahrradfahrwege. Mobile Phone Lane. Sorry, echt. Inselaffen, ja, Weltraumaffen brauchen wir. Weltraum nein, hast du gar keinen Empfang. Wald gehen, solange es noch guten Empfang gibt. Ich wollte nur sagen, vorhin mit Katar, ne? Habe ich jetzt gelesen, dass dass da hunderte Arbeiter gestorben sind, schon mehrere. Ja, klar, das war doch schon mehrmals. Das war nicht so ich krass. Erinnere nur, ich erinnere nur an die Lichtgestalt. Das finde ich auch ein bisschen extrem, ey. An die Lichtgestalt Franz Beckenbauer. Und ich war in Katar und habe da keine Sklaven gesehen. Ja, Sklaven, das wird doch nicht. Leute in Ketten, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Ja, aber es wäre jetzt so langsamer Zeit, dass sich irgendwelche Leute aus der Abteilung dann mal einmischen oder so, finde ich. Warum wird doch gerade toll gesportet da? Jetzt hör doch mal auf, alles zu miese Peter. Das ja, Katar und diese klimatisierten Stadien, ne? Dass Katar auch nicht ein großer Terrorfinanzier ist und so. Ja, aber egal. Hauptsache, wir haben da Spaß. Das erinnert mich an die Formel 1 in Bahrain. Das sind alles so Sachen, das muss nicht sein. Da haben sie so den Sand festgeklebt oder so, ne? Ja, aber vor allem ist das ein Unrechtsstaat. Warum gehe ich da mit großen Sportereignissen hin? Das ist for the money, ne? Ja, weder ja. Kann sagen, aber Small muss weg. In der URL oben. Egal. Small muss weg. Small muss weg. Ja, da haben wir es ja. Hallo, die Weltraumaffen sind auf Telegram. Nee, Moment mal, sind wir nicht? Nee, lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht bei Telegram. Oh. Laufend Neues auf Reichstag TV und deswegen, das wäre vielleicht ein Hinweis drauf, wo das herkommt. Oder? Nee, Reichstag TV ist tatsächlich ein Channel, wo die Parteien mit ihren YouTube-Channeln erwähnt werden. Aber die Gruppe, also wir wissen nicht, wer das aufgesetzt hat und wir haben damit nichts zu tun. Also, genau. Ja, also die Kopie ist ja die höchste Form der Anbiederung oder irgendwie sowas, ne? Aber das sind nie wir. Aber ich denke, jeder, der unseren Stream guckt, wird sehen, da steht irgendwas mit Reich, bla, das hat nichts mit uns zu tun. Das ist viel Zeit, die Leute, ne? Anstatt das herkommt, diskutieren, machen sie so eine Scheiße da. Naja. Und falls derjenige, der das macht, das hört, bitte komm, mach's zu und lass es sein. Ja, und die Zuhörer, ich meine, Leute, nutzt ihr Telegram? Sollen wir bei Telegram was machen? Ich meine, wir sind ja immer faul, was das angeht, aber wir sind bereit, mehr zu tun, wenn ihr sagt, auf welchen Kanälen ihr mit uns kommunizieren wollt. Haut rein, Kommentare sind unten und Daumen nach oben. Und in den Wald gehen und nicht gendern lassen und Kulturmarxismus zerschmettern. Und fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Absolut. Ja.